Ja, hallo, ich bin Ralf. Ich arbeite hauptsächlich in Berlin. Ich wohne aber eigentlich in Polen, in Deutschland und in China. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich finde das immer wieder gut, auch die Sachen nicht nur am Schreibtisch zu schreiben und zu übersetzen und zu zeigen, sondern zu diskutieren. Ich hoffe, dass wir das heute machen. Ich bin vor jetzt fast 15 Jahren nach China gefahren. Ohne da irgendjemand zu kennen, ohne Chinesisch zu können, aber mit dem Ziel, mehr über die Grenze sozialen Auseinandersetzungen dort rauszufinden. Und seitdem hat sich halt natürlich viel in China getan, aber wir haben es auch hingekriegt, kollektiv Zusammenhänge aufzubauen mit Leuten in China, aus Europa, aus Nordamerika, verschiedene Übersetzungen zu machen, auch in viele verschiedene Sprachen. Ein bisschen versuche ich euch heute daran teilzuhaben, was wir da so entdeckt haben. Die Frage, die ich heute dem voranstelle, ist ein bisschen provozierend. Kollabiert Chinas autoritärer Kapitalismus? Das deswegen, weil heute so ein bisschen am Ende darauf hinauslaufen soll, dass wir darüber diskutieren, ob tatsächlich sowas ansteht wie einen Zusammenbruch halten, und zwar nicht nur in China, sondern im globalen Weltkapitalismus. Hört sich jetzt ein bisschen großkotzig an, aber das wird hoffentlich deutlich, wenn ich im Laufe der Veranstaltung. Kurz zu uns. Wir sind keine Organisation im festen Sinne, eher so ein Netzwerk von Leuten, von Aktivisten, eben aus verschiedenen Kontinenten. Machen jedes Jahr Treffen, auch in China mit Aktivisten. Viele Kontakte zu Leuten, die direkt dort mit Wanderarbeitern zum Beispiel sich organisieren. Es gibt auch Kontakte zu Unis und Leuten, die das akademisch machen, zur also marxistischen, anarchistischen Linken und so weiter. Diese Webseite Gongshao gibt es seit 2008. Das war eigentlich meine Idee, Material zu dem ersten Buch, was wir gemacht haben, auch online zur Verfügung zu stellen. Das sind so Geschichten von Frauen in den Weltmarktfabriken. Das ist, was ich im Chinesischen übersetzt habe. Aber mittlerweile gibt es die Seite auf 12 Sprachen und wir haben auch Bücher in vielen verschiedenen Sprachen schon rausgebracht. Natürlich nicht alles wir, sondern viele Helfer und Leute, die in den Ländern das dann machen. Ja, sehr gut für mich, dass wir das auch in Osteuropa zum Beispiel hingekriegt haben. Und seit etwa einem halben Jahr machen wir es auch auf Chinesisch. Also weil wir quasi das Material, das wir übersetzen, dann auch Chinesisch zur Verfügung stellen. Ansonsten, also das sind nochmal so die Bücher in verschiedenen Sprachen. Ich habe viel davon auf Deutsch dabei, da ich so ein bisschen Probleme habe mit der Warenförmigkeit dieser Dinge, verkaufe ich immer zum Buchhändlerpreis. Ne? Also, wenn ihr sie haben wollt, ist es besser, mir zu hier, dann kriegt sie von halben Preis. Was wir auch machen, sind halt Veranstaltungsreisen. Das war jetzt in Italien, in Polen und in Brasilien, wo wir versuchen, möglichst viele Leute, die auch dort in sozialen Kämpfen engagiert sind, irgendwie in Kontakt zu bringen, auch mit den Prozessen, die da in China ablaufen. Warum ich zum Beispiel nach Brasilien fahre, ist natürlich eigentlich komisch. Ne? Es wäre viel besser, wenn jetzt chinesische Aktivisten direkt fahren. Das ist sehr, sehr schwierig, auch wegen der Sprache, der Möglichkeiten. Und in vielen Ländern gibt es tatsächlich niemanden, also oder ganz wenige Leute, die gerade auch da dran sind, also jetzt meinetwegen aus Brasilien, die dran sind an den Kämpfen in China. Deswegen machen wir das auch, obwohl es ein bisschen, also ich mich manchmal ein bisschen komisch fühle dabei. Das ist so ein bisschen die Aufteilung heute. Wir können jederzeit unterbrechen, wenn ihr eine Frage habt oder irgendwas, es sind nicht so viele Leute, meldet euch einfach und dann kann ich auch unterbrechen. Ansonsten würde ich das hier kurz durchgehen. Also eine halbe Stunde wird sicherlich dauern, ein bisschen mehr. Und wir können aber auch zwischendurch schon mal was diskutieren oder so, wenn ihr Lust habt. Ich werde kurz über die Transformation sprechen. Das ist eher so eine Einleitung. Die Transformation eigentlich von so einem klassischen Planwirtschaft, Maoismus hin zu, was ich jetzt autoritären Kapitalismus in der Überschrift genannt habe. Dann werde ich über die sozialen Umwälzungen sprechen, die innerhalb dieser Zeit abgelaufen sind und dritten Teil dann einen speziellen Fokus nochmal auf die Kämpfe und die Organisierung, wo es große Unterschiede gibt zu dem, was ihr vielleicht aus anderen Ländern kennt. Und am Ende halt eben dieser Punkt, die Lage spitzt sich zu, also wo geht das hin, wird es eine Art Zusammenbruch geben, was bedeutet das in China, und dann können wir auch diskutieren, was das für uns bedeutet. Zur Transformation, ich zeige ganz gerne halt diese Grafik, obwohl sie uns mal darauf hinweisen, die Entwicklung vom Bruttoinlandsprodukt stellt im Prinzip wirklich nur das dar, ne? Das Bruttoinlandsprodukt, und nicht jetzt irgendwie andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, um ein Land und die Entwicklung eines Landes zu bewerten. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Grafik zeigen würde, Gesundheitsversorgung, Zugang zur Gesundheitsversorgung, wäre die Kurve nämlich genau andersrum. Aber ich will anfangen mit diesem Bild, weil das ganz gut zeigt, wann die wirtschaftliche Entwicklung Chinas angefangen hat und wann sie halt im Prinzip richtig zugelegt hat. Ihr seht, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wir können das leider nicht größer machen. Etwa um das Jahr 1980 war der offizielle Anfang der Reformen in China, also wo die Kommunistische Partei gesagt hat, wir reformieren, wir öffnen das Land, öffnen, in dem Fall lief es öffnen fürs ausländische Kapital, das dann angefangen hat, dort zu investieren. Es gab dann die ersten Sonderwirtschaftszonen, hier steht Shenzhen, das war eine der Städte, die heute so 15 bis 20 Millionen Einwohner haben. Und damals, als es anfing, wohnten da so 30.000, 40.000 Leute in diesem Gebiet. In den 80er Jahren, obwohl das schon die Reformzeit eigentlich war, ist die Entwicklung relativ langsam vonstatten gegangen. Es gab auch viele innenpolitische Probleme, es gab Krisen, Inflation und so weiter. Was euch vielleicht noch was sagt, ist Tiananmen, dieses Massaker, was 89 gegeben hat, sogenannte Demokratiebewegung, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber das war im Prinzip auch eine Folge dieser Krisenhaftigkeit der Entwicklung. Die eigentliche, sagen wir mal, explosionsartige Entwicklung der chinesischen Ökonomie fängt erst in den 90ern an, als massiv ausländisches Kapital dann nach China gegangen ist und es eine sehr schnelle wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat, auf die ich jetzt auch weiter noch eingehen werde. Ergebnis dessen 2014 ist das Bruttoinlandsprodukt China mittlerweile schon die zweitgrößte Ökonomie der Welt. Die Entwicklung wird nicht so weitergehen, also die Wachstumsraten in China gehen langsam zurück, aber es ist durchaus möglich, dass China in 10, 15 Jahren USA auch überholt. Ne? Schauen wir mal, wir reden ja gleich hinterher noch über die Krise, aber von der Tendenz her wäre das durchaus denkbar. Wenn man sich jetzt das pro Kopf angucken würde, wäre das ein ganz anderes Bild. China hat halt 1,4 Milliarden Einwohner etwa. Und danach ist das Pro-Kopf-Einkommen von China, da bewegt sich das Land dann immer noch auf so einem Entwicklungsland- oder Schwellenlandniveau. Das zeige ich aber deswegen nicht, weil es eigentlich in die Irre führt. China ist eher ein Land, wo es beides gibt, also sehr moderne Infrastruktur, große Städte, eine Mittelklasse, die auch schon über 100 Millionen Menschen umfasst, die ein Konsumniveau haben, was etwa der Mittelschicht hier entspricht. Und gleichzeitig auch, sagen wir mal, Armut. Leute, die zum Beispiel ihre Krankenversorgung nicht bezahlen können, die nicht genug Geld haben, um ihre Kinder zur Schule zu schicken und so weiter. Also es gibt, und davon auch, das ist jetzt kein Randproblem, sondern sehr viele Menschen. Es gibt eigentlich Entwicklung und Unterentwicklung in China gleichzeitig. Also es ist im Prinzip ein Entwicklungsland und ein sehr, sehr entwickeltes Land zur gleichen Zeit. Es gab, wie ihr alle wisst und die Eltern sich gut erinnern können, 2007, 2008 einen Kriseneinbruch weltweit. angefangen in den USA, aber dann sehr schnell auch die Weltökonomie erfassend. Das war auch in China so. China sehr stark abhängig von Exporten. Und seitdem hat sich auch was verändert. Also die großen Wachstumsraten sind zurückgegangen. Chinas Wirtschaft wächst immer noch, aber halt nicht mehr so schnell. Aber zum Beispiel hat auch, das ist diese obere Grafik, die Staatsverschuldung sehr stark zugenommen, weil China dasselbe gemacht hat, was auch die BRD und andere Länder gemacht haben. Sie haben auch die Krise mit so einem Stimulusprogramm, also einem großen Wirtschaftsförderungsprogramm reagiert und das halt über Schulden finanziert. Und seitdem hat China im Prinzip auch eine steigende Schuldenlast. Das hat in den folgenden Jahren auch zu Blasenbildung, zu allen möglichen anderen Krisen geführt, wie 2015, das ist das untere Bild hier, ein Einbruch der Börsenkurse, das hat sich mehrmals wiederholt seitdem. Und auch verschiedene andere Wirtschaftsindikatoren, wie industrielle Produktion, also Wachstumsraten, industrielle Produktion und so weiter, sind alle zurückgegangen. Und in China selber wird es auch diskutiert als Verlangsamung, also Slowdown, aber es wird auch diskutiert als Umstellung. Also die offizielle chinesische Wirtschaftspolitik möchte sowas wie eine Neubalancierung, weniger Exporte, mehr Inlandskonsumption, will aber auch sowas wie Upgrading, also praktisch mehr Investitionen in Hochtechnologie und weniger in Billigproduktion, also Konsumgüter. Und das machen die auch. Ne? Das ist ein Trend, der tatsächlich passiert. Können wir später noch weiter darauf eingehen. Ein Grund und gleichzeitig auch ein Ergebnis dieser Entwicklung sind halt steigende Löhne. Als ich zu Anfang, Mitte der 2000er nach China gegangen bin, haben Leute so 150 Euro verdient, zum Teil noch weniger, und diese Leute verdienen heute so 400. Und wenn, das ist immer für uns immer noch wenig, aber wie gesagt, ich bin auch viel in Polen, und in Polen liegt der Mindestlohn bei 400. Also viele Leute verdienen das. Ne? Also das heißt, in vielen Bereichen verdienen chinesische Arbeiter heute und arbeiten heute so viel wie in Osteuropa. Und Polen ist nicht das Land mit den niedrigsten Löhnen in Osteuropa, sondern so ein bisschen im Mittelfeld. Das kann man auch an dem Konsum, an den Lebensbedingungen der Menschen dort sehen. Das hat sich deutlich verbessert, wenn man jetzt nur auf Lohnhöhe und Zugriff auf, sagen wir, bestimmte Konsumgüter schaut. Es gibt andere Sachen, die weiter problematisch sind, die Gesundheitsversorgung, aber insgesamt hat es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gegeben. Und das hat auch natürlich Auswirkungen aufs Kapital, dass diese Lohnstückkosten erheblich gestiegen. Und es gibt auch Abwanderungstendenzen oder dass wie auch das europäische Kapital ja immer wieder reagiert hat, dass sobald die Lohnkosten steigen, dass es dann abwandert. Das gibt es in China sowohl von der Ostküste, die zuerst entwickelt wurde, nach ins Binnenland, wo die Löhne zum Teil nur halb so hoch sind. Und es gibt es auch, also zum Beispiel Autoindustrie oder Elektronikindustrie, die machen das. Ne? Die wandern dann in andere Regionen in China, zum Teil sogar mit staatlicher Unterstützung. Und es gibt auch Industrien wie Textilindustrie, Schuhindustrie, also diese Massenkonsumgüter, die aus China wegnehmen und halt dann mehr in Bangladesch oder in Indonesien investieren. Also beide Tendenzen. Auch insgesamt hat sich der Lohnanteil am Bruttoinlandsprodukt erhöht. Das ist schon ein wichtiger Indikator, ne? Auch für das Kapital, um da weiter zu investieren, oder auch die Profitrate, die sehr, sehr hoch war im Vergleich zu anderen Ländern und deren Boomphasen, ist eigentlich seit Jahren am Sinken. Gut, soweit dazu, jetzt zur sozialen Umwälzung. Das kann man eigentlich gar nicht genug man kann es eigentlich gar nicht genug betonen, wenn man sich das Leben von drei Generationen anschaut in China, also quasi Großeltern, Eltern, jetzt also die Leute in eurem Alter, dann haben die alle vollkommen unterschiedliche Leben geführt. Das gilt natürlich vor allem für die vielen Leute, die vom Land in die Städte migriert sind. Da komme ich gleich noch dazu, aber im Prinzip gilt das für, auch für die Menschen oder die Familien, die in der Stadt waren, weil die halt mal in einer Planwirtschaft gelebt haben, wo Jobs zugeordnet wurden, ne? Also kein freier Arbeitsmarkt, also dass man auf dem Arbeitsmarkt guckt, wo man arbeiten will, so lief das halt auch nicht, sondern Jobs wurden halt zugeordnet. Es gab halt eine sehr strikte Kontrolle, Organisierung des täglichen Lebens, was zum Teil über die Partei oder Parteiorganisationen lief, im Maoismus. Und da hat sich halt vieles aufgelöst, verändert über die Prozesse von Industrialisierung, Migration, Urbanisierung und auch Proletarisierung, da komme ich gleich noch dazu. Also das heißt, es gibt eine Umwälzung sowohl der Klassenzusammensetzung als auch der Verhältnis von Generationen zueinander und der auch der Geschlechterverhältnisse. Zwei der zentralen Prozesse, um die wir uns stark kümmern und die erforschen, ist zum einen, das nennt man die sozialistische Arbeiterklasse, man kann das auch anders nennen, die halt eben noch aus der Zeit des Maoismus gekommen ist und zum Beispiel eigentlich lebenslange Beschäftigungsverhältnisse hatte in den städtischen Arbeitseinheiten, also in der DDR sind die Kombinate. Und da gab es eine völlige Zersetzung, also dieser Arbeiterklasse durch Schließung, Privatisierung, Auslagerung und so weiter. Man kann das so ein bisschen vergleichen in Deutschland, was mit dem Ruhrgebiet passiert ist oder so, dass dann halt ganze Gegenden durch deindustrialisiert wurden, ganze Belegschaften so nach und nach rausgeschmissen wurden und dann die Kinder ganz andere Arbeitsverhältnisse suchen müssen. Weil die Kinder im Ruhrgebiet, die arbeiten dann nicht mehr in der Stahlindustrie, sondern im Callcenter. Und solche, das sind so Prozesse, die da halt auch gelaufen sind. Und es gab eine bestimmte Region, nämlich der Nordosten, wo diese zum Beispiel die Stahlindustrie und solche Industrien konzentriert waren. Der zweite Prozess ist eine Formierung einer migrantischen Arbeiterklasse. Migrantin hier heißt Chinesen, ne? Also sind keine Migranten aus anderen Ländern, sondern vom Land in die Städte und diese roten Pfeile beschreiben das eigentlich vom Inland in die Küstenregion, die halt zuerst entwickelt wurden. Und es gibt unterschiedliche Schätzungen. Dieser Prozess dauert natürlich jetzt auch schon fast 20 Jahre an. Aber man spricht so von 200, 250 Millionen Leute heute, die quasi in diese Kategorie Migrantinnen fallen. Und das wiederum, also das Zentrum dessen war halt nicht der Nordosten, sondern der Süden. Deswegen reden wir auch vom Postgürtel und vom Sonnengürtel, um das so ein bisschen gegeneinander zu stellen. Ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, der immer noch läuft und auch in einer zweiten, sagen wir, Welle, das sind hier auf der Grafik die blauen Pfeile, weil es halt diese sowohl Verlagerung der Industrie gibt in dieser Inlandsregion als auch ein staatliches Programm, um das zu unterstützen und heute viele junge Leute vom Land oder aus kleinen Städten halt in diese neuen Industriezentren im Inland migrieren. Wo auch ganze, also so Automobilcluster oder Elektronikcluster entstehen. Also es sind jetzt keine kleinen Industrieviertel oder so, sondern ganze Regionen, die da auch in den letzten Jahren industrialisiert und entwickelt wurden. Das habe ich schon angedeutet, also durch diese Migration in die Städte gab es eine Umschichtung eigentlich der Gesellschaft. Man kann das Proletarisierung nennen. Man kann aber sagen, es gibt weniger Bauern und mehr Leute, die richtig von Lohnarbeit leben. Diese untere, etwas kältere, dieser ältere Bereich, das sind ja die Bauern. 1990 waren das noch etwa 60%, heute sind es 30%. Leider, ich habe keine Grafik gefunden, die 1980 oder 70 anfängt, da waren es nämlich 80%. Also der Prozess ist schon länger. Diese hellgraue Schicht da drüber sind sogenannte Semiproletarier. Das sind halt Leute, die Wanderarbeiterin sind. Warum Semi, das können wir dann nochmal diskutieren. Aber das sind Leute, die offiziell quasi noch Landbewohnerin sind, aber schon in der Stadt sind, dort in Fabriken oder auch in Dienstleistungen und anderen Jobs arbeiten. Und die schwarze Schicht, das ist die städtische Arbeiterklasse, die hat im Prinzip nicht ab und nicht zugenommen. Also die ist relativ stabil geblieben, zahlenmäßig. Die war halt, ist halt anders zusammengesetzt heute, ne? Weil ich sagte, es gab eine Privatisierung, Auslagerungsprozesse der staatlichen Industrie. Das heißt, heute arbeiten die in der Mehrheit in bestimmten Sektoren für private Unternehmer, in anderen Sektoren weiter für staatliche Unternehmen, während sie früher halt alle bei staatlichen Unternehmen waren. Okay, da drüber, das ist so die Bourgeoisie, da rede ich jetzt erstmal nicht, wenn wir später machen. Wichtig noch, dass China immer schon sehr, also je nach Region, sehr unterschiedlich entwickelt war. Das ist eigentlich nichts Neues. Ich zeige das nochmal. Also 90% der Bevölkerung leben hier, also an der Ostküste. Hier leben nur so 10%, das sind halt viele Wüstengebiete, Gebirge, Steppen und so weiter. Also das konzentriert sich alles hier. Die Entwicklung, die rapide Entwicklung in den 80er Jahren an der Ostküste, natürlich hier in Zentralchina, von der Entwicklung in den letzten Jahren, das ist je nach Region sehr, sehr unterschiedlich. Man findet auch noch ganze Landstriche, die halt hauptsächlich aus der Landwirtschaft bestehen, wo aber sehr, sehr wenig Leute heute wohnen, weil die halt die Jungen alle abwandern. Also ich war in Dörfern, zum Beispiel in Anhui hier, wo niemand mehr unter 40, 50 ist, außer Kinder. Also dazwischen, so zwischen 20 oder eigentlich schon so 16, 17 und 40 gab es niemanden, weil die alle in der Stadt waren zum Arbeiten. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Leute bleiben, also die kommen nicht mehr zurück. Also die Migration, wo das nicht so vorgesehen war, die ist eigentlich permanent. Die Leute bleiben eigentlich jetzt in der Stadt. Wo du gerade bei Karten bist, die andere Karte vorhin, da war ja auch so ein blaues Gebiet eingezeichnet, das jetzt auch neu industrialisiert wird. Kannst du dazu noch was sagen, was da die Voraussetzungen sind? Du bist das ja ziemlich klar und das kennt man ja auch. Es gibt so eine alte industrielle Basis in China, ne, wo auch der Maoismus drauf gebaut hat, das ist der Nordosten. Das hat den Hintergrund, dass das japanisch besetzt war und im Zweiten Weltkrieg quasi Japan dieses Gebiet entwickelt hat, also eine Industriestruktur geschaffen hat. Das hat dann der Maoismus übernommen. In den 60er Jahren, nachdem sich China mit der Sowjetunion verkracht hatte und Angst hatte, dass die USA, Vietnamkrieg und so weiter, in die USA einmarschiert, hat China schon mal staatlicherseits massiv in Zentralchina investiert und so Industriestruktur geschaffen. In Zentralchina, hier in dieser Gegend, in verschiedenen Provinzen. Das meiste dessen ist aber in den 90er Jahren quasi geschlossen worden, verlagert, privatisiert. Aber es gab schon eine urbane Arbeiterklasse auch in diesen Regionen. Seit 2002 ungefähr gibt es halt Programme, diese Gegend neu zu entwickeln. Und das ist jetzt keine neue Idee oder so, aber dieser Prozess der Verlagerung der Entwicklung hat nach mit der Krise 2007 sehr stark zugenommen. Und deswegen gibt es, ich mache nur ein Beispiel, dies ist hier die Provinz Sichuan, da wohnen über 100 Millionen Leute. Traditionell war es so, dass Leute aus Sichuan schon auch migriert sind in andere Regionen. Aber mittlerweile wird die Hauptstadt Chengdu so ein Cluster, also wo sehr viel investiert wird. Und dann hier die Nebenprovinz Chongqing. Das sind nur 200 Kilometer zwischen den beiden Städten. die werden halt massiv entwickelt. Ich habe verschiedene Industriegebiete da besucht und da gibt es halt zum Teil noch so alte Strukturen, Automobilindustrie, aber halt auch viele neue Elektronik und andere Industrien, die da neu sich angesiedelt haben. Und das sind halt riesige Gebiete, da wir reden dann tatsächlich von neuen Industrie, was ist Industrieviertel, wo dann schnell 500.000 Leute wohnen oder so, also neue entwickelt. Und auch Fabriken, in denen 40.000 Leute arbeiten, die neu sind, solche Dimensionen hat es dann da. Das ist nur ein Beispiel, das gibt es auch in Zhengzhou, in Henan, das ist hier oben, oder in Wuhan, also in verschiedenen zentralchinesischen Provinzen dieser Entwicklung. Okay, jetzt der dritte Punkt, wir hinaus wollen in der Diskussion auch, welche Kämpfe gibt es da, wie organisieren sich die Leute? Erstmal, ich rede sehr viel hier von den Wanderarbeitern, das ist halt das, was ich und die anderen, die zu unserem Netzwerk gehören, was wir hauptsächlich machen, dass wir, also von chinesischer Seite Leute, die ja auch in der Fabrik arbeiten, in anderen Bereichen arbeiten, wir jetzt machen ja so Interviews, fahren halt, wenn ich da bin, rum und spreche mit den Leuten, wenn wir von dem Kampf hören, versuchen wir Kontakte aufzubauen und mitzukriegen, wie das läuft, wie sie sich organisieren. Ich komme ja gleich noch drauf. Ne? Alles unter den Bedingungen der Diktatur, ne? Auf sehr engen Grenzen auch, wie sowas, was man machen kann und was man öffentlich machen kann und was nicht. Es gibt aber auch, es gibt auch andere Kämpfe natürlich, von Bauern, Arbeitslosen. Es gibt zum Beispiel auch immer wieder Auseinandersetzungen um Umweltfragen, neue Aluminiumfabrik soll irgendwo hochgezogen werden, dann treffen sich Leute aus der Umgebung und kämpfen dagegen. Es gibt auch Demonstrationen von Leuten, die Wohnungen gekauft haben, wo dann der Wert der Wohnungen sinkt und so weiter. Also es gibt alle möglichen anderen Formen von sozialer Mobilisierung. Fragen von Korruption, Polizeigewalt und so weiter. Ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Die Formen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Demonstrationen, Streiks, Riots, also so richtige frontale Auseinandersetzungen mit der Polizei. Waffen der Schlachtung habe ich hier hingeschrieben. Das sind halt so, das betone ich deswegen, weil viele auf der Meinung sind, die Chinesen, die arbeiten alle so fleißig und sind alle so brav und so. Wenn ihr das Buch über iSlaves, also über die Arbeiterinnen bei Foxconn lest, Foxconn ist der größte Elektronikhersteller der Welt, wo zum Beispiel auch für Apple und für eigentlich alle großen Elektronikfirmen produziert wird. Wenn man das liest, die Geschichten liest, dann reden die halt auch über Sabotage zum Beispiel, weil die Arbeit ist so anstrengend und irgendwie muss man das Band stoppen und so weiter. Also diese ganzen Formen, wie man sich täglich so zur Wehr setzt, Um das überhaupt lebbar zu machen, ne? diese Hexe, die Arbeitshexe und so weiter, die passiert da halt auch. Ich sage das immer nochmal, weil auf der Eindruck ist, das ist alles so fleißig. Übrigens, ganz witzig, früher war es ja bei den Deutschen auch so, ne? Dass dann, wenn man mal in einem Land war, dass die Leute immer dachten, die Deutschen sind alle fleißig und so weiter. Aber interessanterweise ist es, die Chinesen, die ich kenne, die hier waren, die sagen mal, die Deutschen arbeiten so wenig. Es gab bei den Migranten, jetzt bin ich halt bei den Migranten hauptsächlich, eine langsame Zunahme der Kämpfe, der Auseinandersetzung, der Streiks und so weiter. Es ist relativ schwierig mittlerweile, das wirklich statistisch nachzuhalten, weil die chinesische Regierung sehr wenig darüber veröffentlicht. Aber es gibt Leute, die versuchen systematisch so Berichte über Streiks zu zählen und wir können schon genauer beschreiben, wie da die Trends sind. Es hat halt eben seit so Mitte der 90er eine langsame, stetige Zunahme der Auseinandersetzung gegeben und dann eine stärkere Zunahme etwa seit Mitte der 2000er Jahre. Warum das so ist, da gibt es verschiedene Faktoren. Ein sehr wichtiger Faktor für das Machtverhältnis im Prinzip zwischen zwischen den Arbeiterinnen und dem Kapital ist halt die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und in China gibt es schon seit Mitte der 2000er regional Arbeitskräfteknappheit. Also das Knappheit heißt in diesem Fall, wie eigentlich in jedem Fall, nicht, dass es keine Arbeiterin gibt, sondern Knappheit heißt, es gibt nicht genug, die bereit sind, sich für die Bedingungen, die angeboten werden, ausbeuten zu lassen. Das heißt, in den Industriezentren zum Beispiel in Perlmutz, weiter im Süden, gab es in den letzten Jahren immer mal wieder die Situation, dass Fabriken niemanden mehr gefunden haben, weil die Leute keinen Bock mehr hatten auf diese Scheißarbeit und zum Beispiel eher lieber dann in der Nähe von ihrer Heimatstadt eine andere Arbeit angenommen haben oder improvisiert haben und wie auch immer. Oder auch, das nennt man in Englisch auch mal Jobhopping, also halt zwar irgendwie mal gearbeitet haben irgendwo, aber dann auch schnell wieder irgendwas Besseres gefunden haben, woanders hingegangen sind. Das heißt nicht, dass es überall Arbeitskräfteknappheit gibt, ne? Das ist wichtig, sondern nur in bestimmten Regionen. Aber Arbeitskräfteknappheit heißt halt, dass zum Beispiel die Unternehmen bereit sind, höhere Löhne zu zahlen, um überhaupt noch jemanden zu finden. Und Arbeitskräfteknappheit heißt dann natürlich auch, dass die Macht der Arbeiterinnen höher ist, weil sie können schneller mal sagen, ich gehe woanders hin, ne? Weil sie halt woanders was finden. Ich komme gleich nochmal auf den Punkt zurück. Was auffällt, ist, dass wenn man sich die Forderungen und die Formen der Kämpfer anguckt, der Auseinandersetzung, dass ja so in den 90ern bis Anfang der 2000er viele Auseinandersetzungen eher defensiv waren. Also defensiv heißt gegen Verschlechterung, gegen Entlassungen zum Beispiel. Und auch relativ isoliert. Also die Aktivistinnen aus der Zeit, die sagen dann, ja okay, wir hatten halt einen Streik an einem Ort, aber wir waren überhaupt nicht vernetzt, also wir hatten keine Kommunikation mit anderen Orten und haben auch nichts anderes mitgekriegt. Seit Mitte der 2000er hat sich das vollkommen verändert. Also sehr viel mehr Auseinandersetzungen sind offensiv, das heißt, die Leute sagen, wir wollen richtig Verbesserungen. Wir wollen mehr Geld, wir wollen bessere Bedingungen, Wohnheim und alles mehr. Und sie sind ansteckend, das heißt, wir kennen viele Berichte, wo Leute sagen, wir haben gehört, dass in der Fabrik neben uns gestreikt wurde und dann haben wir herausgefunden, wofür, und dann haben wir es auch gemacht. Und das hat sich jetzt über soziale Medien und so weiter auch verstetigt, dass es heute viele von den Informationen halt über die sozialen Medien weitergegeben werden und Leute dann auch in Streik treten, weil sie davon gelesen haben oder so. Und sich zum Teil jetzt auch über Internet oder Chats und so weiter mit Leuten in anderen Städten vernetzen und so weiter. Es gab eine große Auseinandersetzung, deswegen steht hier Höhepunkt 2010, ist auch das Bild bei der Honda-Fabrik in Foshan im Süden, die 35% Lohnerhöhung durchgesetzt haben nach 2 Wochen Streik. Und das hat sich halt umgesprochen. Das ging auch durch die Medien und das hat eine ganze Welle von Hunderten von Streiks ausgelöst. In der Region, aber auch in anderen Regionen. So eine 6 Wochen ungefähr sehr wichtige Zeit zu dem Zeitpunkt und dann auch für die Entwicklung danach. Weitere Gründe jetzt, warum es heute ja mehr Streiks, mehr Organisierung gibt, gehe ich kurz durch. Das eine ist eine Beobachtung, die wir auch bei Migranten in anderen Weltregionen schon gemacht haben, dass nämlich es quasi so verschiedene Generationen gibt. Also die erste Generation, jetzt auf China bezogen, waren die Migranten, die in den 90er Jahren vom Land in die Stadt gegangen sind. Die wollten dann nur kurz bleiben, die wollten ein bisschen Geld verdienen, dann wieder ins Dorf zurück. Die hatten überhaupt keine Erfahrung mit Stadtleben oder mit Industriearbeit oder überhaupt mit Lohnarbeit in der Stadt und haben halt relativ wenig gemacht, weil sie wollten ja eh wieder zurück und sie hatten auch keine Erfahrung. Deren Kinder oder jüngere Geschwister, es müssen nicht die Kinder gewesen sein, einfach Leute, die ein bisschen später migriert sind, so in den 2000ern, die hatten oft schon eher Erfahrung, also ne, über die erste Generation schon mitgekriegt, was da so abgeht. Sie wollten bleiben. Sie wollten nicht mehr zurück ins Dorf. Sie konnten zum Teil gar nicht mehr das Land bestellen. Also sie sind gar keine Bauern mehr in dem Sinne. Das heißt, sie haben gar keine Wahl, zurückzugehen. Und sie sind auch diejenigen, die angefangen haben, dann mit Handys und mit Internet und so weiter sich auseinanderzusetzen und auch sich zu vernetzen. Und die sind eigentlich die, die diese neue Welle von Streiks und Auseinandersetzungen tragen, auch bis heute tragen. Dritte Generation habe ich da deswegen hingeschrieben, weil meine Beobachtung ist, dass jetzt quasi die ganz Jungen wieder anders drauf sind, weil sie wollen eigentlich gar nicht mehr in der Fabrik arbeiten oder diese Scheißjobs machen. Und das, also so etwas Ähnliches kann man auch zum Beispiel in Deutschland, wenn man sich die sogenannten Gastarbeiterfamilien anguckt, beobachten. Das ist halt so eine bestimmte Entwicklung von die ersten kommen und müssen sich erst orientieren, dann die Streiks in den 70er Jahren, wo viele von denen beteiligt waren. Und dann aber so die dritte, vierte Generation, die eigentlich auch lieber am Computer sitzt und andere Arbeit macht, aber nicht mehr diese dreckige, schlecht bezahlte Arbeit. Und das ist diese Entwicklung gibt es in China auch. Es gibt ganz viele von den Jungen, die machen Abendkurse, Englisch und Computer und hoffen einfach da rauszukommen. Die Eltern helfen natürlich auch kräftig, versuchen ihnen Schulbildung, Universitätsbildung zu bezahlen. Das Tragische ist, dass viele von denen es trotzdem nicht schaffen, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Zweiter Punkt ist Verhandlungsmacht, das war uns mal ein englischer Begriff, Bargaining Power. Verhandlungsmacht meint nicht die Macht an dem Tisch zu sitzen und zu verhandeln, sondern eher die Macht, was durchzusetzen. Und da hat es halt so einen Lernprozess gegeben, dieser Streik, den ich erwähnt habe, bei Honda, das war einfach die einzige Getriebefabrik von Honda in China. Und als sie keine Getriebe mehr produziert haben, musste die gesamten, alle anderen Fabriken in China für Honda konnten ihre Produktion einstellen, weil die Getriebe ja das Auto führen. Das ist so ein Beispiel für so eine Macht, die man haben kann, obwohl das nur 2000 Leute in dieser Fabrik waren, waren dann Zehntausende, die nicht mehr arbeiten konnten. Also das heißt, sie konnten das einsetzen, diese Funktion, die sie in diesem Produktionsablauf hatten, einsetzen. Und das Bewusstsein über diese Macht hier hat sich in den letzten Jahren deutlich verbreitet und gestärkt, auch bei verschiedenen Gruppen von sozialen Subjekten, sage ich mal, nicht nur Industriearbeiter. Soziale Medien spielen eine Rolle, können wir später nochmal diskutieren mit Zensur und so weiter, aber natürlich funktioniert es trotzdem, ne? Die Leute setzen das ein. Wir finden sehr viele Informationen auch immer noch über Streiks heute, wo Kampferfahrungen umgetragen werden. Insgesamt kann man sagen, über diese Form des Austausches, der Erfahrung mit Kampf und so, gibt es ein neues Selbstbewusstsein und gleichzeitig aber immer wieder auch Enttäuschung und Wut über die Entwicklung und die Repression und andere Erfahrungen. Die jüngsten Veränderungen sind, jetzt reden wir von den letzten 5 Jahren etwa, es gab eine Ausweitung von Leiharbeit, es gibt verstärkt Mechanisierung, Automatisierung. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil es betrifft nicht alle Industrien, aber diese Strategien, sag mal, des Kapitals der Unternehmer gegen die Kämpfe, gegen sowas wie Selbstbewusstsein, gegen diese Verhandlungsmacht, die schließen halt diese Formen ein, ne? Leiharbeit, Automatisierung, Schließung, Verlagerung und so weiter. Und das passiert auch alles parallel, auch natürlich vor dem Hintergrund der Krise. Gerade viele an der Ostküste, viele Unternehmen haben halt wegen der relativ hohen Löhne dort dann ihre Produktion verlagert. Foxconn zum Beispiel hatte ihre größte Fabrik, 300.000 bis 400.000 Leute in Shenzhen. Das ist bei Hongkong, also an der Ostküste. Mittlerweile ist die größte Fabrik in Zhengzhou, also in Zentralchina. Das ist so ein Beispiel für diese Verlagerung. Die Fabrik in Shenzhen hat mittlerweile, glaube ich, unter 100.000, also ist deutlich zusammengeschrumpft. Was auch noch eine relativ neue Entwicklung ist, es gibt immer mehr Auseinandersetzungen um Sozialversicherung. Das ist insofern interessant, als das Sozialversicherungsrecht, überhaupt das Arbeitsrecht in China, orientiert sich sehr stark am deutschen Sozialrecht. Die haben in Mitte der 90er das erste Arbeitsgesetz gemacht, das ist quasi fast eine Kopie von der deutschen gesetzlichen Bestimmung. Da haben sie 2008 ein neues Gesetz dazu gemacht, das ein paar Sachen nochmal konkretisiert hat. Sozialversicherungen müssen eigentlich alle Unternehmen dort zahlen und auch die Wanderarbeiter haben Anrecht darauf. Nur die meisten, nein, nicht die meisten, viele Unternehmen haben sich halt nie daran gehalten und haben diese Sozialversicherung halt nie bezahlt. So, jetzt sind die ersten Wanderarbeiter so alt, dass sie bald in Rente gehen. Und jetzt merken die es halt, ne, dass bei wenn die Unternehmen nicht eingezahlt haben, dann kriegen sie keine Rente. Und deswegen gibt es in den letzten Jahren immer mehr Kämpfe genau um solche Fragen, ob die Firmen es nachzahlen müssen, die Arbeiterinnen fordern, dass natürlich dann, ob sie, wenn sie den Job wechseln, die Sozialversicherungsbeiträge, die Ansprüche darauf mitnehmen können und so weiter. Und der letzte Punkt ist auch wichtig, weil so schwierig diese Bedingungen auch sind heute mit den Verlagerungen und Schließungen, kann man schon sagen, dass auch die Kämpfe mitgewandert sind. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Beverly Silver, die solche Prozesse von Verlagerung im Weltmaßstab untersucht hat und das halt auch behauptet für Verlagerung der Automobilindustrie in der Geschichte in verschiedene Weltregionen. Man kann das für China auch so sagen. Ne? Viele neue Streiks sind halt in Zentralchina. Das ist so eine, ja, so eine Statistik, eine Karte mit Streiks, die Leute aus Hongkong erstellen. Da kann man sehen, dass viele Auseinandersetzungen halt auch in Zentralchina laufen, nicht nur an der Küste. Was jetzt eigentlich ja, eine gute Entwicklung ist. Was eine Besonderheit ist, was wir vielleicht auch noch diskutieren können später, dass diese ganzen sozialen Auseinandersetzungen ja ohne diese ganzen Institutionen und Strukturen stattfinden, die wir von hier kennen. Es gibt eine Gewerkschaft in China, angeblich die größte Gewerkschaft der Welt, aber es ist eigentlich eine, die gehört zum Staat. Also die Funktionäre dieser Gewerkschaft sind sogar Staatsangestellte. Die regionalen Sekretäre und so weiter sind Staatsangestellte. Die Arbeiterinnen, das ist eigentlich das Wichtige, verstehen die Gewerkschaft auch als Teil vom Management oder als Teil vom Staat. Und sie spielen auch keine Rolle eigentlich in den Auseinandersetzungen im Sinne von ja, Kampforganisationen. Also es ist eher so, wie bei der Streikwelle 2010, von der ich gesprochen habe, dass die Gewerkschaften, wenn es einen Streik gibt, kommen, um den Streik zu beenden. Deswegen gibt es in der Literatur den Begriff von einem ja, Aktivisten und Wissenschaftler aus Hongkong, Klassenkampf ohne Klassenorganisation, weil im Prinzip eigentlich diese Vermittlung, es gibt weder Arbeiterparteien noch gibt es Gewerkschaften, die diese Rolle der Vermittlung, der Vertretung und so weiter spielen, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Es gibt auch kein Streikrecht zum Beispiel, ne, oder so eine Regelung, wie das läuft. Es gibt aber viele Streiks. Und das liegt daran, dass de facto der Staat sie zulassen muss und auch zulässt. Also für Teilnahme an einem Streik geht niemand ins Gefängnis zum Beispiel. Obwohl es da keine legale Grundlage gibt. Und normalerweise wird man auch nicht für Teilnahme an einem Streik entlassen. Wer entlassen wird, sind die Leute, die wahrnehmbar den Streik geleitet haben. Die fliegen in der Regel immer raus. Was auch dazu geführt hat, dass viele Streiks gar keine offizielle Vertretung haben. Die werden organisiert, aber quasi so untergrundmäßig organisiert. Und selbst die Streikenden wissen manchmal gar nicht, wer so den Startschuss gegeben hat und das organisiert hat. Also wir haben viele Gespräche geführt mit Leuten, die so an Streiks beteiligt waren. Die Unternehmer reagieren manchmal, weil sie wissen dann nicht, mit wem sie es verhandeln sollen. Und die zwingen dann manchmal die Arbeiterinnen überhaupt jemanden zu bestimmen, der mit ihnen verhandelt, weil sich niemand als Streikorganisierer oder so zu erkennen gibt. Und was auch eine Folge dieser Sache ist, dass die Behörden direkt in Streiks intervenieren. Also es gibt halt diese Vermittlung nicht. Das heißt, es kommt darauf an, also wenn zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter streiken, weil sie Löhne nicht bekommen, Also das ist ein großes Problem, auch nicht nur in China, aber auch in China werden nicht bezahlt oder die Firma geht pleite und es gibt keine Löhne mehr. Da kann es sein, dass da jemand von der Behörde kommt und mit dem Koffer mit Geld und dann quasi einen Teil dessen bezahlt. Es kann aber auch sein, dass sie die Polizei schicken und quasi das Ganze auflösen. Also der Staat interveniert direkt. Was ein Problem ist für die Kommunistische Partei Chinas, ist, dass sie dadurch, dass es diese Vermittlung nicht gibt, diese Vermittlung, die dazwischen steht, Gewerkschaften, die auch als Gewerkschaften funktionieren, dass sie oft gar nicht wissen, was unter den Leuten diskutiert wird, welche Form von Organisierung, von Widerstand und so weiter diskutiert werden, dass sie auch niemanden haben, also keine Instanz haben, die den Betriebsfrieden nach einem Streik dann kontrollieren kann, effektiv. Und was auch ein großes Problem ist, ist natürlich dadurch, dass so viele Leute mittlerweile Erfahrung haben in solchen Auseinandersetzungen, dass der Staat möglicherweise an Legitimität verliert. Und deswegen gibt es auch, also nicht von der Kommunistischen Partei als solche, aber von bestimmten Teilen innerhalb der Partei, Diskussionen über Einführung von Tarifverhandlungen, also Lockerung der Kontrolle über die tatsächlich existierende staatliche Gewerkschaft und so weiter. Also es gibt halt schon so einen Diskussionsprozess, ob man nicht, also ob das Regime nicht eher auf so Formen von Sozialpartnerschaft ausprobieren sollte. Bisher hat es die Zentralregierung aber immer nach einer kurzen Diskussion oder kleineren Experimenten wieder eingestellt oder einfach die Experimente leise sein lassen. Okay, letzter Punkt, eine halbe Stunde schon. Ne? Eigentlich jetzt mehr, also eher als Einleitung auch zur Diskussion, gehe ich nochmal einfach vier Punkte durch, wo ich denke, dass sich die Lage zuspitzt in China. Das eine, mal jetzt kurz, habe ich ja eben schon viel dazu gesagt, es gibt sowas wie so eine Klassengruppe, Unzufriedenheit mit den Bedingungen, wobei man auch sagen muss, es ist auch zum Beispiel unter der städtischen Mittelklasse eine sehr starke Unterstützung des Regimes gibt. Also das Regime ist in gewisser Weise sehr stark abhängig von der Unterstützung der städtischen Mittelklasse und hat diese Unterstützung eigentlich auch. Obwohl es, wie gesagt, in anderen Teilen auch der Gesellschaft sehr starke Enttäuschung oder Unzufriedenheit gibt. Also wie sich das Vermitteln leistet, weiterhin oder auch zur Zuspitzung gibt, das ist einfach offen. Und es ist auch offen, ob die Unterstützung der Mittelschicht dauerhaft gegeben ist. Also gerade bei der, also die Lohn- oder die Einkommenszuwächse der Mittelschicht stützen sich unter anderem durch auch die Erhöhung der Immobilienpreise und die Erhöhung der, ja, quasi der Börsenwerte. Und beides ist aber quasi so blasenmäßig und könnte schnell zusammenbrechen und das könnte auch heißen, dass dann das zu ja, einem Rückgang der Unterstützung der Mittelschicht führen könnte. Das Zweite ist, was hier auch wirklich ist, Repression. Also es hat immer Repressionen in China, also im modernen China, auch seit Maoismus natürlich gegen Streiks und gegen sozialen Widerstand und so weiter gegeben, das ist jetzt nichts Neues, aber es gibt schon so eine neue Welle, sagen wir so, seit die neue KP-Führung seit 2012 unter Xi Jinping an der Macht ist, die fünfte Generation dieser KP-Führer, und es hat insbesondere in den letzten zwei Jahren auch Verhaftungswellen gegeben von Feministinnen, von Menschenrechtsanwälten, von Aktivistinnen von NGOs, die arbeiten im Kämpfen unterstützen, von Netzaktivisten und anderen. Und auch wir, die wir da unterwegs sind, kriegen das halt mit und kennen da Leute. Das ist halt wirklich tatsächlich so ein sehr starker Druck, was nicht heißt, dass die Leute nichts mehr machen, sondern das heißt nur, dass man sie immer noch weitere Wege sich ausdenken müssen, wie sie diesem Repressionsdruck entgehen können. Man spricht hier bei dieser neuen Welle, das ist auch so ein Begriff aus der Diskussion, am möglichen Ende des pragmatischen Autoritarismus. Pragmatisch genau deswegen, also ich meine, ne, Zulassung von Streik zum Beispiel, ne, dass man einfach dem Druck auch ein Stück weit nachgibt, obwohl er, obwohl es nicht legal ist von Regimeseite, und dann versucht das irgendwie über Interventionen, über Arbeitsgesetze und so weiter zu moderieren. Und möglicherweise setzt das Regime jetzt mehr auf blanke Unterdrückung, also das auch mit Fragezeichen versehen. Wirtschaftlich, habe ich schon gesagt, die globale Krise spielt eine wichtige Rolle. Schulden, Lagenbildung, das Ungleichgewicht, deswegen, weil es immer noch eine sehr, sehr starke Exportabhängigkeit gibt, übrigens eine Parallele zu Deutschland an dem Punkt. Und dann auch im Sinne von Grenzen des Wachstums an sich, also weil der Rückgang des starken Wirtschaftswachstums auch was mit damit zu tun hat, dass, also das kann man auch in anderen Weltregionen beobachten, die eine ähnlich rasante Entwicklung mal hatten wie in Nordamerika oder Europa, dass halt einfach irgendwann die Kurve sich abflacht und das Wachstum halt zurückgeht. Das ist in China ein Problem, weil die uns, also das bisherige, die Lohnzuwächse und so weiter, nur garantiert werden konnten, weil es halt dieses starke Wachstum gegeben hat. Wenn das Wachstum einbricht, wird es keine weiteren großen Lohnsteigerungen geben und deswegen wird die Wutmacher dazu nehmen. Ja, politisch spitze ich insofern zu, als ein grundsätzliches Problem, es gibt schon länger, es gibt eigentlich, ich nenne das sozialen Kitt, also das, was mal so die Staatsideologie war, des Sozialismus, des Ausgleichs oder einfach, wir sind ein Arbeiterstaat und so weiter, das ist halt schon in den 80er Jahren eigentlich über Bord geworfen worden. Das Einzige, was der Maoismus, vom Maoismus übrig geblieben ist, war der Nationalismus. Also der Maoismus selber hat immer sehr, sehr stark nationalistisch argumentiert. Also erst anti-imperialistisch gegen die Westmächte in China, gegen Japan. Aber später halt auch einfach im Sinne von einer Ideologie, zum Teil sogar rassistischen Ideologie, der Überlegenheit, des Interesses des chinesischen Staates. Das Bild zum Beispiel zeigt so eine Demonstration gegen Japan in Peking vor ein paar Jahren. Also es gibt tatsächlich auch so einen gewissen Raum, den der Staat zulässt, den das Regime zulässt für die Äußerung von Nationalismus, wenn ihnen das halt politisch genehm ist. Dagegen ein anderes Problem ist Regionalismus, dass China eigentlich kein wirklich sehr zentralistisch funktionierender Staat ist, sondern es viele Zentrifugalkräfte gibt. Und es hat was mit der Größe zu tun, es hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel, wenn man die Sprache anguckt, die Kultur und so weiter, es sehr, sehr große und regionale Unterschiede gibt. Und traditionell zum Beispiel waren nun die Provinz im Süden immer auch wegen der Entfernung zu Peking versucht hat, so ein bisschen so eine eigene Politik zu machen. Und diese Prozesse könnten sich möglicherweise zu verstärken. Und extern, das macht ganz gut, kennt ihr ja die Auseinandersetzung, weil es auch hier in der Presse ist, China versucht sich sogar als Regionalmacht im Prinzip zu etablieren, auch militärisch, erhebt halt Anspruch auf Inseln im südchinesischen Meer, da gibt es auch Ölvorkommen und andere Sachen. Es gibt weiter Auseinandersetzungen in Japan, auch über Inseln und so weiter im Meer. Die Taiwan-Frage ist offen. War kürzlich nochmal richtig im Gespräch, weil Trump die US-Regierung es sah so aus, als würden sie möglicherweise diese Ein-China-Politik aufkündigen, die einfach sagen, es gibt nur ein China und nicht zwei. Ja, und global ist es halt offen, ne? China ist keine globale Militärmacht, hat aber zunehmend Einfluss, hauptsächlich über wirtschaftliche Verbindungen, tritt zum Beispiel als Kreditgeber in Südamerika oder in Afrika. Also Chinas Bedeutung global ist schon steigt. Und insofern ist es auch, also ich will es nicht übertreiben, aber natürlich gibt es so eine Art von möglicher regional Auseinandersetzung zwischen USA und China. Innerhalb der KP gibt es Machtkämpfe. Also ist auch nicht neu, aber die gibt es auch weiterhin. Xi Jinping hat sich selber zum Titelkern der Partei Furchen erklären lassen, womit er sich absetzt von den ganzen Generationen der Führer hervor. Also er versucht sich praktisch nochmal so als ganz bedeutender, historisch wichtiger Führer der Partei zu etablieren. Und was aber eigentlich auch eher auf so eine Auseinandersetzung in der Partei hindeutet, als auch irgendwie auf eine gesicherte Stellung. Und es gibt tatsächlich in China Diskussionen, also jetzt nicht offiziell natürlich, ob die Parteiherrschaft tatsächlich auch an Grenzen kommt und was danach kommt. Demokratie, ich würde sagen, sie wird es nicht sein. Also so eine Form von Entwicklung hin zu einer westlichen Demokratie, wie viele Leute angenommen haben, deutet sich überhaupt nicht an. Aber was dann kommt, das werden wir sehen. Das letzte ist Umwelt. Das ist schon auch eine wichtige Frage, weil man in China halt wirklich täglich damit konfrontiert ist. Es ist nicht so was relativ Abstraktes oder so, oder eine Diskussion, die man halt mal nebenbei hat, sondern wenn man da in einer Großstadt lebt, dann leidet man einfach unter der Luft. Den Smog. Und wir wissen, ja, seit im Norden gibt es massive Wüstenausdehnung seit vielen Jahren. Also ich habe in Peking Sandstürme erlebt, die damit zu tun haben. Es gibt eine große Schadstoffbelastung im Essen und anderen im Wasser und so weiter. Und auch da gibt es so eine Art Diskussion über Grenzen des Wachstums. Ein Buch, das gerade die letzten Fragen thematisiert, ist dieses von eigentlich heißt der Li Minqi, China und die Krise des 21. Jahrhunderts. Das Buch gibt es leider nur auf Englisch, ein bisschen Chinesisch, glaube ich, aber das wird euch nicht helfen. Ich weiß auch nicht, ob eine Übersetzung vorgesehen ist. Ich habe eine längere Besprechung des Buches geschrieben, ein Interview mit ihm geführt, aber leider auch auf Englisch. Trotzdem, wer Zeit hat und sich das angucken will, die meine Besprechung gibt es auch auf der Ciao-Seite. Was spannend, also ich habe viele auch Probleme zum Teil mit seinen Thesen, und in dem Interview mit ihm werde ich merken, dass ich mich auch mit ihm gestritten habe, weil er eigentlich so eine klassisch maoistische Position vertritt. Aber was interessant ist, er verbindet im Prinzip eine Diskussion über die sozialen Grenzen, die ich auch angedeutet habe, mit einer über die wirtschaftlichen Grenzen als Ökonom, also das guckt er sich genau an, und auch die Grenzen im Sinne von der Umweltentwicklung. Und sagt dann, das ist dann das Spannende, er sagt, der chinesische Kapitalismus wird innerhalb des nächsten Jahrzehnts zusammenbrechen und bis 2030 bricht auch der globale Kapitalismus zusammen. Das finde ich insofern interessant, das ist natürlich eine gewagte These, und es gab schon immer wieder Leute, die diesen Zusammenbruch das zitiert haben, aber er ist eigentlich kein so ein Jünger, der das irgendwie so, was weiß ich, so ein bisschen als Glaubensbekenntnis oder so rausgesaugt, sondern er guckt sich diese Sachen auch tatsächlich genau an. Dann müsst ihr das Buch lesen. Das mache ich jetzt nicht nochmal im Einzelnen, aber er kann schon plausibel erklären, warum er das vorhersagt. Okay, damit bin ich durch. Ich kann das leider nicht ins Netz stellen, weil ich immer Fotos benutze, die Copyright sind. Aber wenn ihr den Vortrag haben wollt, ich kann ihn euch schicken oder so, dann könnt ihr den auch haben. Da sind ein paar von der Literatur, die ich vielleicht interessieren könnte, aufgelistet. Und ansonsten, wie gesagt, ein paar Sachen habe ich auch da in den Passagen, das geht schon als Buch oder so. Okay, soweit von mir. Okay, dann sind wir jetzt beim Diskussionsteil. Hat jemand Fragen? Also Diskussion heißt, natürlich kann man auch Verständnisfragen oder Informationsfragen stellen. Hat jemand die Klappe da, diesen Block, das war nicht eigentlich meine. Ups. Ich kann Fragen. Gibt es einen? Ich traue mich nicht so ganz zu fragen, aber was genau ist. Also lauter, bitte. Ich traue mich nicht so ganz zu fragen, aber was genau ist die Profitrate? Das scheint bisher die einzige Frage zu sein. Dann können wir es gleich. Okay. Also, da gibt es eine genaue Formel und so weiter, das wollen wir nicht, aber im Prinzip das ist, wie viel, also das Verhältnis zwischen dem Gewinn, den du machst, zum eingesetzten Kapital. Also, du investierst 10.000 und kriegst 1.000, dann sind es 10%. Und das Kapital für einen Unternehmer ist es eine wichtige Zahl, weil er zum Beispiel, wenn er so eine bestimmte Grenze unterschreitet, man redet also von 6-7%, dann wird er gar nicht mehr investieren. Und es ist auch regional sehr unterschiedlich. In den USA zum Beispiel werden wesentlich höhere Profite erwartet als in Europa normalerweise. Ne? Also je nach Region unterscheidet sich diese Erwartung der Profitrate. Aber das war jetzt eine ganz einfache Erklärung. Limici hat einen Aufsatz geschrieben über den tendenziellen Fall der Profitrate, was in unserem Marx-These ist, wo er dann so vor und vor kommt. Also wenn wir das angucken, das ist dann mathematisch auch perfekt. Kann man was dazu sagen, ob sich Gewerkschaften, also echte Gewerkschaften und eventuell der Arbeiterpartei oder was in der Richtung, ob sich sowas entwickelt? Kann man das irgendwie erkennen? Ich würde die Frage genauer stellen, ist das überhaupt möglich? Ne? Weil es gibt schon Leute, die, es gibt eine alte Linke, eine neue Linke in China, es gibt Leute, die sich sehr genau mit Geldpolitik, mit Organisierungsfragen und so weiter, auch mit kommunistischer Politik beschäftigen, aber hätten sie überhaupt die Möglichkeit, oder welche Möglichkeiten hätten sie, das in irgendeiner institutionellen Form zu tun? Und diese Grenzen sind sehr, sehr eng. Die Leute versuchen, Land normal im Gefängnis, aber die Partei, also die Kommunistische Partei, das nicht zulässt, dass das sowas institutionelle Formen annimmt. Die Linken, die ich kenne, wobei also Linke jetzt in dem Fall ist normalerweise maoistische Linke, die aber sag mal, China heute als Kapitalismus sehen und deswegen eigentlich eine andere Entwicklung wollen. Die organisieren sich natürlich in Gruppen, in Diskussionsforen, so, das gibt schon alles. Aber die machen auch Bücher oder Zeitungen und so weiter, aber sie müssen immer sehr genau so diese Grenze einhalten, wo wir das Ganze zu so einer offiziellen Geschichte oder zu einer wahrnehmbar oppositionellen Position. Und so, was sie auch nicht können, man darf, also sie können öffentlich die Regierung nicht kritisieren. Also du kannst über den Kapitalismus in China schreiben oder über Ausbeutung in China. Also du kannst nicht sagen, die Kommunistische Partei Chinas ist verantwortlich für oder so. Ne? Das ist dann so. Und Gewerkschaften, es gibt seit vielen Jahren halt Versuche von NGOs, der Begriff, das ist ja ein relativ moderner Begriff, der ist nicht so wichtig, allein im Prinzip auch kleine Gruppenorganisationen, die versuchen, in Kämpfen Arbeiter zu unterstützen, Rechtsberatung machen, aber auch zum Beispiel denen Erfahrungen aus anderen Kämpfen vermitteln und bis hin zum Chef gehen und Forderungen mitstellen und verhandeln. Ne? Also es gibt's, aber auch da sind die Grenzen sehr eng. Die Gewerkschaft, also die offizielle Gewerkschaft, sieht das gar nicht gerne, also man hat dann, die haben im Prinzip als Gegner auch schon die offizielle Gewerkschaft noch. Es hat zum Beispiel genau gegen die Dezember 15 und danach eine Repressionswelle gegeben. Also genau gegen Leute, die praktisch so eine gewerkschaftliche Arbeit, sag ich mal, versuchen. Insofern da sind die Grenzen wirklich sehr, sehr eng. Aber man kann den Streit unterstützen. Ne? Das ist, nur es läuft halt nicht in dieser offiziellen, institutionellen Form. Meine erste Frage ging so ein bisschen an das Selbstverständnis der Arbeiter, der kämpfenden Arbeiter in China. Ob es da ein Verständnis von Arbeiterklasse gibt, ab wo vielleicht das Verständnis der Gegensatz ist, ob das irgendwie Arbeiterklasse gegen Bourgeoisie ist, ob das irgendwie Arbeiterklasse gegen Partei ist oder beides. Einfach nur gegen das spezifische Ausbeuten der Linken. Du hast jetzt von maoistischen Strukturen gesprochen, da kann ich mir ein bisschen was darüber vorstellen. Einfach so einen groben Überblick übergeben kannst, wo sich dann wieder das Verständnis zu den Kämpfen ist. Und die zweite Frage, vielleicht eine ganz andere Richtung, ob du das noch ein bisschen mehr ausführen kannst, Inwiefern, weil da die Frage noch irgendwie nochmal interessiert, ist der Kapitalismus vielleicht kollabiert, was dafür spricht, versus sich irgendwie in so einer krisenhaften Dynamik stabilisiert, wie es ja andere Länder, die so einen Aufruhr der Stiftung gemacht haben, auch mehr oder weniger getan haben, oder was da gerade zu beobachten ist. Das Verfahren scheint gerade zu sein, dass wir Fragen sammeln. Kannst du noch eine weitere aufnehmen? Fast ähnlich, weil ich eigentlich genau dieselben Fragen hatte. Ich würde vielleicht zur ersten Frage dann noch ergänzend fragen, kannst du irgendwie einschätzen, wie so in der breiteren Streikbewegung das Ideal sozusagen ist? Ist das eher so ein hin zu einer bürgerlichen Demokratie nach westlichem Vorbild oder hat sie da auch ausgedient irgendwie als Idealvorstellung und irgendwie Kommunismus wahrscheinlich dort als, zumindest in dem Begriff, irgendwie eher verbunden mit der Partei wahrscheinlich, und damit irgendwie versehen ist so ganz die Vorstellung. Okay, dann du noch. Ja, anschließend daran, also ist da auch willkommen. Konkrete Strategien, also und hat es da vielleicht auch einen Wandlungsprozess gegeben, weil das Bewusstsein ist so wie, dass die Partei da auch vielleicht in diesen ganzen Prozessen mitspielt. Also gab es vielleicht irgendwann auch die Vorstellung, man könnte die Partei von innen noch irgendwie wirklich nochmal umwandeln und einen gräberen Kommunismus aufzubauen, oder ist das irgendwie schon komplett bewusst in der Belegschaft, dass dieser Begriff von die Begriffe der irgendwie des das Staatsapparat bedient einfach komplett entfühlt sind. Okay. Vielleicht mal zum Selbstverständnis. Da muss ich dann vorsichtig sein, ne? Weil also wenn ihr jetzt jemand fragt, wie ist denn so die deutsche Arbeiterklasse drauf, dann wird es halt schwierig und das ist natürlich jetzt entsprechend eigentlich. Ich kann euch halt nur so ein paar Punkte nennen oder so, die für uns Fragen auch, die für uns sehr wichtig sind und Erkenntnisse. Vor 10, 15 Jahren gab es nicht mal einen einheitlichen Begriff für wie die Migranten sich selber benannt hätten. Und es gab auch einen bestimmten Begriff für Streik, weil es da einfach verschiedene Begriffe gab. Und wenn ich mit Leuten diskutiert habe, dann waren diese Begriffe alle so im Schwimmen. Das liegt daran, dass der Begriff Arbeiter oder Arbeiterin in China, Boomerang, bezeichnet die städtische Arbeiterklasse, diese sozialistische Arbeiterklasse. Das heißt, diese Migrantinnen, die haben sich nicht so genannt, sondern die haben sich dann, also wurden auch vom Staat dann Bauernarbeiterinnen genannt, weil sie bis heute gar keine dauerhafte Aufenthalt und Arbeitserlaubnis nicht für die Stadt haben zum Beispiel. Bis heute gibt es so eine Art Status für Landbewohnerinnen und Stadtbewohnerinnen, also richtig eine Spaltung, fast eine Apartheid, wie sie gespalten. Das hat sich aber, also diese Begrifflosigkeit, sag ich mal, hat sich verändert. Ne? Da spielt wieder diese Welle von Streiks 2010 und auch andere Streiks eine Rolle. Wo plötzlich das alle darüber diskutiert haben, plötzlich dieses wir hören auf zu streiken oder wir hören auf zu arbeiten und streiken, plötzlich so in aller Munde war. Und das Wort Bagum, also das eigentliche Wort für Streik, mittlerweile alle benutzen. Und auch die Subjekte, also die Wanderarbeiterinnen, haben eigentlich nicht mehr so ein Problem damit, mit dieser Begrifflichkeit. Manche sagen jetzt Chinpumrenner, also neue Arbeiterinnen zum Beispiel. Also als Klasse, das aber welche proletarische Person in Europa würde sich als Klasse verstehen, das ist halt auch, was man auch fragt, also wird, aber die, sag mal, die so eine Form von sich verstehen als Gegenpol zum Unternehmer, da so eine, sag mal, so eine so einen Interessenunterschied wahrzunehmen als jemand, der Lohnarbeiterin ist. Und den Chef quasi als jemand von der anderen Seite wahrzunehmen, sowas gibt es sehr viel. Das ist halt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute dann so einen Klassenbegriff dadurch haben, an sich aber schon so einen Begriff von, wir haben ein bestimmtes Interesse als Ausgebeutete. Nicht alle haben das natürlich, ne? Und es gibt auch Leute, die sagen, wir lieben unseren Chef und wir lieben unser Unternehmen, so wie hier. Aber ich mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die ja oft dann auch in Streiks beteiligt waren oder in irgendeiner Weise an Auseinandersetzungen über Löhne oder über andere Fragen, da ist es im Prinzip, dem ist das klar. Dem ist das klar, dass es gibt die und es gibt uns. Was jetzt weitergehende so Vorstellungen von Demokratie und so weiter anbetrifft, kommt darauf an, mit wem man da redet. Das ist auch eine Generationenfrage. Wenn man mit älteren Leuten redet, die quasi noch so in den 70er und 80er Jahren sozialisiert wurden, da findest du zum Teil nochmal eine andere, ja, weil die Christian Maoismus groß geworden sind, ein anderes Verständnis, auch was Kommunismus ist oder war und oder was Demokratie ist oder sein kann, als jetzt bei relativ jungen Leuten, die im Prinzip nur dieses neue System kennen, von, also was zwar von einer kommunistischen Partei quasi organisiert wird und beherrscht, aber was natürlich also einfach ein kapitalistisches Ausbeutungssystem ist. Und Kommunismus ist natürlich dann da, aber das ist in Osteuropa auch so, ne? Das ist halt einfach ein Begriff für dieses alte System oder für die herrschende Schicht. Ne? Also so eine Möglichkeit von Kommunismus, befreite Gesellschaft oder die Gesellschaft nach der Revolution oder so, das findest du bei diesen jungen Leuten kaum. Aber wie gesagt, das findest du in Osteuropa, ist es auch schwierig, mit so einem Begriff umzugehen, glaube ich. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt keinen Begriff haben von eben eigenen Interessen durchsetzen oder ein anderes Leben. Und es gibt auch Leute, die über Demokratie oder Mitbestimmung oder Selbstorganisierung solche Sachen reden. Ne? Das ist jetzt nicht alle reden darüber, aber es gibt schon Leute, die auch über sowas diskutieren wollen. Und was sehr oft dabei in den Diskussionen mitschwingt, ist so ein Wille, mehr Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Also nicht, ne, also nicht nur in der Ausbildungsmaschinerie zu sein und irgendwie im Wohnheim wohnen zu müssen und was weiß ich, zu wenig Geld zu haben, teilzuhaben an dem Leben, wie man sich das vorstellt, sondern halt ein anderes Leben haben zu wollen, in dem man mehr Zugriff hat auf Ressourcen und mehr bestimmen kann, wo man leben will. Ja, das ist jetzt eine Überleitung vielleicht zu den Maoisten. Es gibt verschiedene Generationen. Also Li Minxi würde sagen, dass der Wechsel der Generationen so auch so um 2010 war. Also es gibt natürlich, ich sage jetzt mal vereinfacht, eine alte maoistische Linke, wobei da jetzt, man muss jetzt vorsichtig sein, ne? Also der Staat selber, die Kommunistische Partei selber, benutzt Mao auch immer noch als Ikone. Also als Ikone der Befreiung, als nationale Ikone und so weiter. Offizielle Erzählung ist, zwei Drittel von dem, was Mao gemacht hat, war gut und ein Drittel war schlecht, aber er ist halt weiter, wird halt weiter benutzt. Wenn ich jetzt Maoisten sage, meine ich natürlich nicht die und die Mao so benutzen, sondern Leute, die sich tatsächlich auf so einen historischen, klassenkämpferischen Maoismus beziehen. Und viele derjenigen, die das noch so aktiv auch gemacht haben, also die Sachen alten Maoisten, die kommen aus dieser Rebellentradition in der Kulturrevolution. Deswegen will ich jetzt mal kurz, eine ganz kurze über Kulturrevolution, wenn das okay ist. Also nicht ganz kurz. Aber ich habe eine längere Buchbesprechung eines Buches, das ich noch übersetzen will, ins Deutsche geschrieben, auf Deutsch, das könnt ihr auch auf der Webseite sehen. Weil es tatsächlich sehr viele Mythen gibt über die Kulturrevolution. Ich will jetzt nicht sagen, die war toll, gar nicht, sicherlich nicht toll. Aber es gab innerhalb der Kulturrevolution Momente von Befreiung, Auflösung der Parteiherrschaft, Auflösung der Parteikontrolle, so eine Art wirklich Basisorganisierung, vielfältige Zeitungslandschaft und so weiter, also ne, wirklich Freiheit. So, Leute, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer wirklichen sozialen Bewegung beteiligt war, wo man tatsächlich mal so sich befreien konnte, partiell, und was für eine Euphorie das auslösen kann. Also ich hatte sowas Anfang der 80er. Sowas haben die da erlebt, viele von diesen jungen Leuten. Also wirklich so wir können jetzt einfach mal ganz viel machen und uns ganz viele Räume nehmen. Und die haben, Organisationen haben da auch Hunderttausende drin. Ne? Das war halt eine ganz andere Form von auch Macht oder so, wie die rausgedrückt haben. Und das sind jetzt nicht alle roten Garten so, und da gab es eine Menge Scheiße. Das könnt ihr euch dann vielleicht die 30 Seiten, die ich da gelesen habe, wenn ihr die lest, dann habt ihr schon ein bisschen so einen Eindruck dessen, auch der Widersprüche. Aber es gab diese Momente. Und diese alten Maoisten, die ja mittlerweile alt sind, weil sie in den 60er Jahren 15 waren oder 18, die beziehen sich im Prinzip auf so eine Kritik von einem bürokratischen Maoismus, Kommunismus, wie auch immer wir es nennen wollen. Und benutzen diese Kritik und ihre eigene Erfahrung auch in der Bewegung auch für einen Angriff, also einen Diskursangriff gegen den jetzigen bestehenden Kapitalismus in China. Also ne, das sind so die alten Maoisten. Ich streite mich trotzdem mit denen, weil die halt nationalistisch sind und ihr Verhältnis zum Staat ist irgendwie schwierig. Und das war ja die andere Frage. Zum Teil bilden sie sich halt ein, sie könnten die Kommunistische Partei von innen irgendwie wieder umdrehen oder irgend sowas. Also nicht alle, aber ein Teil. Aber trotzdem, es gibt auch Möglichkeiten, mit ihnen zu diskutieren, weil sie zum Beispiel auch Interesse haben an diesen Streiks, die es da gibt, oder an irgendwie Mobilisierung und so. Dann gibt es eine neue, also die Leute, das sind alles Leute, die sind 60, ne, und Eltern. Und Limitschi sagt im Prinzip, eigentlich ist deren Zeit jetzt vorbei. Obwohl, ne, er hat sehr viel mehr Kontakte mit ihm natürlich, er ist da so ein Teil davon. Und es gibt jetzt eine neue Generation, und die sind halt zum Teil wirklich jung. Also ich hatte Treffen mit 20 so jungen Leuten, die alle so in so 20, 21 waren und wo dann in ihrem Treffenraum auch so ein Mao-Bild an der Wand hängt und sie haben sich marxistische Gruppe genannt. Und die sind erstmal auch beeinflusst von so einem, so einem klassenkämpferischen Verständnis von Maoismus, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig gucken sie aber dann sehr viel offener auf diese neuen Geschichten, die da laufen. Weil sie gehen zum Teil arbeiten in die Fabrik und gucken sich das an. Was ich total spannend war, weil ich aus einer Tradition komme, wir machen das auch. Ne? Also wir gehen auch. Also ich habe keinen richtigen Job oder so. Ich war auch lange in Callcentern oder auf dem Bau. Und so. Also wir haben das im Prinzip auch so gemacht. Dass, wenn wir Kämpfe organisieren wollen, dann müssen wir auch das da machen, wo die Leute sind. Und welche von denen machen das halt auch. Schwierig wird es nur, oder wird es in Diskussionen mit ihnen an Fragen wie, was habt ihr denn da eigentlich für ein Verhältnis zum Mao? Also so, ne, weil das für uns sehr obskur ist, dass man da so eine Kultfigur hat. Und sie wiederum dann aber so, ja, finden das schon spannend, so Anarchismus und so eben libertäre Form von Ideen, wie man sich organisiert oder auch so westlicher Marxismus. Das ist schon sowas, was ein Interesse bei ihnen weckt und wo sie auch lesen zum Beispiel. Ne? Also die fragen mich dann nach Büchern über 20er Jahre KPD oder so. Die haben wirklich so ein Interesse. Aber sie verstehen überhaupt nicht, warum wir keine Führer haben. Also sie sagen jetzt nicht Führer im Deutschen, nicht so belegt, aber sagen wir Anführer. Das verstehen die nicht. Wie das funktionieren kann. Dass man so sich zusammensetzt und Konsens findet oder irgendwie sowas. Da gibt es dann halt so eine, ja, diese Fremdheit. So ein Problem. Aber trotzdem, das ist schon, also trotz all der Schwierigkeiten, ist es halt spannend, dass es halt diese neuen Gruppen gibt. Und es sind jetzt nicht alle, das ist keine Massenbewegung, ne? Muss ich einfach mal dazu sagen. Solche Kerne und Gruppen gibt es, aber ohne dass es jetzt irgendwie eine Massenbewegung wäre. Und es gibt auch andere Gruppen und andere Zusammenhänge, die jetzt nicht maoistisch sind, sondern irgendwie andere linke Theorien vertreten. Aber wie gesagt, sind alles sehr, sehr kleine Gruppen. Das mit der, um das abzuschließen, die Frage nach Partei von innen umwandeln, ist ein Teil der, jetzt kommt noch ein Begriff, die neue Linke. Den Begriff gibt es auch schon länger. Es gibt eine sogenannte Neue Linke in China, und die ist halt zum Teil interparteilich, zum Teil außerhalb der Partei. Der bekannteste neue Linke, sogenannte Zhuang Hui, ist ein Prof aus Peking, der schreibt auch manchmal in so Le Monde Diplomatique oder also solche, also manchmal vordrucken die was ab von dem, so ein Intellektueller. Die kann man jetzt nicht gleichsetzen mit der neuen Linken, so wie wir sie kennen, aber es ist schon so eine intellektuelle Strömung oder so, wie gesagt, zum Teil innerhalb der Partei. Und die maßen sich schon an, sowas, ne, dass sie denken, da kann man noch was drehen. Und also an der Richtung der Partei. Aber eigentlich ist das totaler Quatsch, würde ich sagen. Also weil die Partei, wie sie das heute, das ist einfach eine bestimmte Form von Macht, also wie organisiert man die Macht effektiv innerhalb einer Institution? Wie gibt man da irgendwie, wie schafft man da irgendwie bestimmte Zusammenhänge? Und die Partei hat nichts mehr zu tun mit der klassischen kommunistischen Partei oder so, die als Massenorganisation, die in jedem Block ihre Blockwarte hatte und ihre Parteistruktur in jedem Betrieb und so weiter. Das ist, so ist die deutsche Partei heute nicht mehr. Und 2002 in der Zeit hat die Partei offiziell angefangen, Unternehmer aufzunehmen. Und mittlerweile ist die Partei im Prinzip eine Karriereleiter. Also du musst in die Partei, um irgendwie was zu werden. Also entweder in der staatlichen Bürokratie oder auch wenn du Unternehmer bist. Und selbst wenn so Strukturen wie wie nennt man das auf Deutsch, National People's Congress, also Volkskongress, der sich da jedes Jahr trifft, da sitzen halt ganz viele Milliardäre und Millionäre zusammen. Ne? Das sind solche Strukturen hat die Partei mittlerweile. Deswegen da was von innen zu machen. Und das letzte, Stabilisierung, ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Das Ganze kann zusammenfallen. Aber es muss nicht zusammenfallen. Und die Form dieses autoritären Kapitalismus, vor ein paar Jahren hat es Zizek, von dem ich jetzt nicht so viel halte sonst, aber der hat es mal da ganz gut auf den Punkt gebracht, weil er meinte, viele denken immer, China wird vom Westen lernen. Also China wird demokratisch, weil jetzt sind sie modern kapitalistisch und so. Und er meinte, wieso, das ist doch genau umgekehrt, dass gerade alle von China lernen. Weil China im Prinzip in den Krisen, die Krisen relativ gut im Griff hatte im Vergleich, weil sie sehr viel effektiver sind bei Bau und Infrastruktur oder selbst China kann besser reagieren auf, also jetzt zum Beispiel Einsatz von Solartechnik und so weiter, solche öko-kapitalistischen Vorstellungen. Und möglicherweise werden jetzt alle von China lernen, wie so ein autoritäres System aufbauen. Da gibt es sogar ein deutsches Buch, was ich richtig scheiße finde, von einem Typ, der heißt Felix Lee, der schreibt früher für die Taz, ich glaube jetzt für die Zeit. Der hat mal so ein Buch geschrieben, wo er im Prinzip so erklärt, warum das alles in China besser läuft. Und es gibt sogar so ein paar Freaks, die sagen, also nicht er, aber so andere, die sagen, hey, der China ist immer noch so richtig auf dem Weg zum Kommunismus, weil jetzt haben sie gerade so diese Phase, ne, wo sie jetzt so quasi reich werden und irgendwann werden sie dann quasi sowas von den Kommunismus noch verwirklichen, weil sie ja effektiver sind und das tatsächlich umsetzen können, also die Verteilung von Ressourcen und so weiter. Das ist doch die offizielle Staatsideologie. Ja und nein, weil wenn man genau hinhört, da muss man aber noch dazu sagen, natürlich gibt es ein Verständnis von jetzt Kommunismus, auch in der Linken, zum Beispiel China, wo es eigentlich um sowas wie Wohlfahrtsstaat geht, ne? Also wo Kommunismus gar nicht beschreibt, was weiß ich, Selbstorganisierung der Produzenten und also Macht bei denen, die unten sind, nur, sondern wo das eher Sozialismus oder Kommunismus ist, was weiß ich, alle haben eine Krankenversorgung und alle haben ein Einkommen und alle haben zu essen. So. Und nach so einem Verständnis kann man natürlich sagen, die sind auch auf dem Weg, wenn man denkt, dass es funktioniert. Ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Aber ne, wenn man jetzt diese Hoffnung hat, dass China zum Sozialstaat wird, dann könnte man das ja so vertreten. Ich finde das klappt, aber so ein Verständnis gibt es. Gut, ich höre mal auf, weil sonst wird es zu lang. Habe ich irgendwas vergessen von den Fragen? Bevor die nächste Frage drankommt, ja, nicht vergessen, aber vielleicht doch noch eine Klärung hätte ich ganz gerne. und das ist in zwei Fragen angeklungen, was wollen die Arbeiterinnen dort eigentlich? Ist es tatsächlich nur bessere Teilhabe, bessere Konsumption und so weiter, Anhebung des Konsumniveaus, oder gibt es irgendwelche revolutionären Bedürfnisse dort? Schwieriger Begriff mit den revolutionären Bedürfnissen. Aber also erstmal wenn wir über bestimmte Streiks oder also so konkrete Bewegungen, soziale Bewegungen sprechen, dann haben die ja meistens auch konkrete Ziele. Mhm. Und diese konkreten Ziele betreffen bestimmte materielle Bedingungen. Ne? Das kann jetzt gegen Korruption sein, es kann auch politisch sein, wir gegen Korruption. Was immer wieder gibt, auch so Streiks oder also vor allem auch so Demos und so weiter, oder es kann für bessere Bedingungen bei der Arbeit sein. Das ist auch so das Hauptziel dieser Kämpfe, ne? Ganz klar. Ich glaube aber, das ist überall so, also ein bisschen in München. Interessant wäre ja, und ich denke, ob innerhalb dieser Kämpfe dann andere Diskussionen laufen zum Beispiel oder sich andere Richtungen auch. Das taucht dann in den Forderungen natürlich nicht auf, weil du fragst ja nicht deinen Kapitalisten nach dem freien Leben, sondern du fragst ihn nach dem Geld. Und das natürlich, das gibt es. Ne? Also diese Diskussionen darüber, das werden die nicht Revolution nennen und werden es nicht mit anderen Begriffen benennen. Aber diese, was ich schon gemeint habe, dieses Verlangen nach mehr Kontrolle über das eigene Leben. Aber ist es dann im Sinne einer westlichen Demokratie? Nein, weil das gibt es ja als, das willst du vielleicht unter Intellektuellen oder Dissidenten finden, aber mit denen haben wir nichts zu tun. Ne? Also die meisten Dissidenten in China, auch so diese bekannten Leute, die haben mit diesen sozialen Kämpfen nichts zu tun. Ne? Also es gibt welche, die machen vielleicht so Umweltpolitik oder so, aber eigentlich, also die Dissidenten, die dann Merkel treffen wollen oder irgendwie so Leute, die haben mit diesen sozialen Auseinandersetzungen, über die ich rede, nichts zu tun. Und die haben eher so eben so eine Forderung nach Demokratie und was weiß ich. Aber wie gesagt, das finde ich jetzt in dem Zusammenhang auch gar nicht so spannend. Die Arbeiterinnen selber werden nicht von Demokratie reden. Weil sie haben auch gar keinen Begriff davon. Und wenn sie einen haben, es gibt Arbeit, das machen jetzt nicht alle oder so, dann haben die halt sehr abstruse Ideen. Ne? Also mir hat schon mal. Ich habe schon mal eine Arbeiterin gefragt aus einer Fabrik in Shenzhen. Sie ist davon ausgegangen, im Westen sind alle in der Gewerkschaft und die Gewerkschaft funktioniert wirklich als Gewerkschaft. Und dann habe ich ihr gesagt, nö, also in den USA ist der Organisierungsgrad so 10% und in Deutschland ist er ein bisschen höher. Die Gewerkschaften funktionieren jetzt auch nicht so viel anders als eure. Also die wissen halt wenig darüber. Und wenn sie dann so eine Forderung formulieren oder in unserem Bezug dazu herstellen, dann machen sie sich eigentlich eher falsche Hoffnung. Ja, nach langer Wartezeit deine Frage und dann noch. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, es klang ja auch schon ein bisschen an, ist irgendeine Form von Diskriminierung seitens der städtischen Mittelschicht gegenüber Arbeiterinnen gibt, wie das beispielsweise auch in Brasilien der Fall ist, dass Arbeitsmigrantinnen, die aus dem Norden in den Süden migrieren, dort allein schon teilweise aufgrund des Dialekts oder so von eher wohlhabenden Milieus allein deshalb schon gemieden werden. Das kann ich ganz kurz machen. Gibt es, und auch nicht nur von der Mittelschicht, sondern so, ne, von allen Leuten, jetzt, also nicht allen natürlich, ne, es gibt auch die da offen sind und so, aber so eine Diskriminierung kann von allen anderen städtischen Bewohnerinnen kommen, die einheimisch sind. Mhm. Und die Leute sind wahrnehmbar über Dialekte. Früher waren sie auch über Klamotten und so weiter wahrnehmbar, aber mittlerweile ist es oder dass die Frauen sich nicht geschminkt haben oder so. Aber mittlerweile sehen die eigentlich, du kannst es nicht mehr erkennen, groß, aber über ein Dialekt. Und da gibt es halt Diskriminierung, und zwar sagen wir, aus der städtischen Bevölkerung, auch vom Staat also von, oder von städtischen Behörden. Du hattest ein paar Mal schon erwähnt, dass es Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen gab. Und wie hat das sich entwickelt und wie spiegelt sich das auch so in den sozialen Bewegungen? Also inwiefern ist das Thema, inwiefern ist das in den Arbeitskämpfen ein Thema? Also erstmal die die Frauen, die migrantischen Frauen, die kommen halt aus dörflichen Strukturen, wo die Familie jetzt also eine starke Rolle spielt. Also sehr stark, wenn man patriarchal, auch nochmal anders patriarchal geprägt, aber sehr stark patriarchal geprägt ist. Und Migration heißt dann erstmal die Hoffnung, aus dieser Struktur rauszukommen. Ne? Also nicht nur Hoffnung, sondern es passiert auch. Und das heißt, viele von den Frauen gehen in die Städte, wohnen in Wohnheimen mit ganz vielen anderen jungen Frauen zusammen und können dann das erste Mal irgendwas tun, ohne die Kontrolle durch die Brüder und den Vater und den Großvater und was weiß ich, die patriarchalen Strukturen und auch die Mutter übrigens. Also das ist so der erste Punkt, der Maoismus hat dann mal so eine Engelsform von Frauenbefreiung vertreten, also alle Frauen in die Lohnarbeit. Das hat für die städtischen Frauen auch so hingehauen. Es gab tatsächlich Verbesserungen auch in den 50er Jahren, Scheidungsrecht und was weiß ich, aber auf dem Land hat viele von diesen Entwicklungen in dem Maße nicht gegeben. Das heißt, für die Frauen aus diesen ländlichen Familien ist tatsächlich eine Verbesserung. In der Stadt sind sie natürlich dann ausgebeutet in den kapitalistischen Verwertungsstrukturen der Unternehmen. Und dann gibt es natürlich neue Formen von patriarchaler Kontrolle, gegen die sich zum Teil aber besser zur Wehr setzen können, weil sie ja jetzt nicht mehr allein in dieser individualisierten, direkten patriarchalen Kontrolle der Familie sind. Oder zumindest nicht mehr so direkt. Also die Familie kann ja mitwandern. Ja, aber auch das nicht mehr so direkt. Und die Kontrolle des Kapitals, die über, also auch was weiß ich, männliche Vorarbeiter und so weiter, die läuft halt oft anders. Und da gibt es dann mehr Wege auf den kollektiven Widerstand. Die Frauen reden nicht in feministischen Formen darüber. Das wirst du kaum finden, ne? Dass sie jetzt, das ist einer der ersten Interview-Sachen, die ich gemacht habe, als ich da war. Also genau über diese Fragen zu diskutieren. Die werden dann nicht sagen, irgendeinen feministischen Standpunkt so formulieren, sondern aber sie werden zum Beispiel sagen, ich frage sie, okay, warum willst du in dein Dorf zurück? Und dann sagen sie, nee. Und dann frage ich, ja, warum? Ja, weil ich da Leute will, meine Mutter sich heirate. Ja, und dann kommt halt so raus, sie gehen nicht, oder weil der Mann ein Kind will. Also sie gehen nicht mehr ins Dorf, weil der Mann da noch ist und der will ein Kind. Und dann, also sie drücken dann quasi ihre Kontrolle über das Leben. Und das so aus, dass sie einfach denen entkommen wollen. Und die Stadt bedeutet dann halt ja, ein paar Jahre kein Kind oder nicht heiraten oder so. Und die meisten von ihnen, mit denen ich gesprochen habe, das kann man schon verallgemeinern, weil das natürlich auch Ergebnisse sind, ja, viele von uns sind ja an dem Thema dran, die verabschieden sich nicht völlig von dieser Familienperspektive. Was hier im Prinzip auch nicht so ist, sondern es ist eher so ein Rausschieben. Also so 10, 20 Jahre. In China geht das mit 20 Jahren noch nicht, aber also sie versuchen dann halt später Kinder zu haben. Der Grund, warum sie sich nicht ganz von der Familie verabschieden können, ist, weil die Familie ist im Prinzip die einzige soziale Sicherungsinstanz. Also hier ist das ja nicht so. Aber in China, sich ganz von der Familie loszusagen, geht im Prinzip gar nicht. So, weil sag mal, sowas wie Rentenversicherung nicht richtig funktioniert. Oder überhaupt, also nichts funktioniert eigentlich unabhängig von diesen Kulturen. So, das ist so ein bisschen auch die Grenze. Ne? Und da gibt es halt einen starken Unterschied zwischen städtischen und migrantischen Frauen immer noch natürlich. Städtische Frauen haben mehr Zugang zu Ressourcen, mehr Zugang zu Bildung und so weiter. Und da gibt es tatsächlich auch eine feministische Linke zum Beispiel. Ich habe Kontakt in mehreren Städten auch mit feministischen Zusammenhängen. Mittlerweile haben sie viele Probleme. Ne? Sie können halt auch öffentlich eigentlich immer weniger machen. Aber es gibt schon Texte und Diskussionen, halt auch über Queerness und so diese moderneren Sachen. Also sowas gibt es schon. Ne? Das ist jetzt keine, so wie in Deutschland, das ist jetzt eine bestimmte Szene, die sowas diskutiert. Und die praktisch machen die dann also auch so Unterstützung von, was weiß ich, oder gegen Gewalt gegen Frauen, also dass sie direkt praktisch Frauen helfen. Es gibt dann so Gruppen, die lesbische und schwule Verbindungen einbeziehen und dann geht es um AIDS und solche Fragen. Also sie versuchen schon irgendwie auch praktisch da was zu machen. Da gibt es Räume für. Solange es so ein bisschen unter dem Mantel Sozialarbeit läuft, ist es halt einfach. Aber man, also es ist jetzt nicht so, dass es da eine feministische Revolution gibt oder so, aber trotzdem, da, man darf es nicht unterschätzen, ne, wie viel sich schon auch gerade für die Frauen da ergeben hat oder wie viele Raum sie sich schon erkämpft haben. Und wenn man ja auch mal nochmal die Perspektive aufmacht und sich halt anguckt, weißt du, sich 1910, 1950, 1970 und heute zum Beispiel, dann sieht man halt, was für ein immenser Unterschied das ist. Ne? Wie Frauen heute in der Stadt auch alleine leben können oder so. Oder, also viele Sachen machen können, auch in der Familie durchsetzen können, die halt vor Jahren nicht möglich waren. Daran anknüpfen, wie sind so die Geschlechterverhältnisse in den Fabriken? Also gibt es zum Beispiel so bestimmte Abteilungen, die dann als rein weiblich gelten, oder wo Arbeit gemacht wird, die dann eher als weiblich gilt, oder wo man vor allem Frauen versucht? Ja, es gibt ja Fabriken, genau, wo nur Frauen und Männer sind und wie ihr organisiert und genau wie tut sich das in den Streiten aus? Also es gibt eine geschlechtliche Arbeitsteilung, die jetzt weitestgehend dem entspricht, was es auch in anderen, also asiatischen Ländern eh, aber auch hier gibt. Also zum Beispiel sind die ersten Elektronikfabriken in den 90er Jahren, das waren alles Frauen, ne, am Band. Da diese Theorie von den Klinkenfingern, die können das besser und so. Und das werde ich auch, könnt ihr auch nachlesen, dass die Unternehmer dann auch sagen, ja, wir mögen die Frauen lieber, weil die sind gar nicht so gewalttätig und so weiter. Ein bisschen hat sich das verändert in den letzten Jahren wegen dieser Arbeitskräfteknappheit. Das heißt, in bestimmten Elektronikfabriken heute sind wirklich Hälfte Männer, weil es halt nicht genug gibt. Nicht genug. Und die arbeiten dann auch unter denselben Bedingungen, ne? Also dieselben Löhne und so weiter, also wenn sie am Band arbeiten. Aber im Prinzip gibt es schon noch diese, so eine, in vielen Formen eine klassische schlechte Arbeitszeit. In den Kämpfen, interessanterweise bei dem Streik bei Honda, ist die Mehrheit der Arbeiter kommen von so einer technischen Schule und sind Männer. Aber eine der Streikführerinnen war eine Frau, also die, obwohl die Anteil so gering ist und das in vielen Streiks, auch die ich mitgekriegt habe, sind Frauen dabei, auch bei den Leuten, die das organisieren und so. Da gibt es natürlich nicht so weit dass die Frauen dann nach hinten gedrängt werden und sich nach hinten drängen lassen oder so. Das gibt es nicht so als Muster oder so. Obwohl es tatsächlich, also jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass es keine sexistischen Strukturen und so weiter unter den Arbeitern gibt, die gibt es natürlich. Aber es wird von Frauen durchgesetzt und von Männern akzeptiert, dass Frauen auch in erster Linie, in der ersten Reihe da mit organisieren und mit dabei sind. Es gibt auch taktisch sogar in dem Buch über die Streiks so Momente, wo die Frauen bei der Demo die ganzen ersten Reihen bilden, weil die Bullen dann nicht trauen einzugreifen. Also wo die Frauen quasi die Männer in die Mitte nehmen, weil damit sie geschützt sind und die Frauen halt außen sind. Nächste Frage. Ich wollte noch nach dem Automatisierungsgrad in den Fabriken fragen. Also wie ist es, wenn jetzt eine Fabrik neu aufgebaut wird, wie viel Arbeitskraft, also wie viele Leute kann die quasi als Arbeitskräfte aufnehmen und es ist so, dass diese Flucht, von der du auch gesprochen hast, hin nach Südostasien her, dazu, also es ist so eine Ausweichtaktik, um eben eine erhöhte Automatisierung aus dem Weg zu gehen und vielleicht eben so Lohn für Kosten zu haben. Also eigentlich hauptsächlich, wie groß ist das Potenzial, Arbeitskraft aufzusaugen da, oder die automatisiert sind, verblicken, dass möglichst, also das halt ein wenige Arbeiter die Arbeit machen. Das kann man nur sektoral machen. Ne? Also man kann nicht so verallgemeinern und sagen, es gibt die Industrie macht das so oder so, sondern nur der in dem Sektor Prozesse in dem Sektor anfangen. Und da gibt es halt dann Arbeit, die lässt sich automatisieren, relativ einfach. Und es lohnt sich, und andere, da lohnt es halt nicht. Und jetzt zum Beispiel in der Elektronikindustrie gibt es in der Automatisierung, also auch bei Foxconn zum Beispiel, ist relativ langsam und sind also nicht so schnell dabei, aber das, was in China läuft, das ist halt quasi schon so State of the Art, also so die am weitesten entwickelte Form, wie man sowas machen kann. Ein Bekannter von mir, das habe ich auch besprochen, das Buch, das könnt ihr auch auf der Webseite finden, der hat so eine Untersuchung geschrieben über Textilindustrie und LED, also diese Lampenindustrie, und guckt sich genau diese Prozesse an. Also welche Auswirkungen hat, oder welche Form von Automatisierung gibt es und welche Auswirkungen hat das auf die Bedingungen der Arbeitnehmer. Und er hat da nicht so eindeutige Ergebnisse, wo man sagen kann, es geht alles in die Richtung oder in die, aber er beschreibt zum Beispiel so Produktionsschritte bei der LED-Produktion, die dann automatisiert werden und was es für Auswirkungen hat auf die Arbeiterinnen oder auch in der Textilindustrie. Das heißt, es gibt es mit staatlicher Unterstützung. Also es gibt, wie auch in den USA, ist es auch so, dass der Staat im Prinzip Unternehmen Anleitungen gibt, wie man automatisiert. Ne? Das ist auch in China so. Dann bringen die Maschinen ein, das führt dann dazu, dass es im Prinzip eine Spezialisierung gibt von bestimmten Arbeiten, also so eine Schicht von Leuten, wo die Löhne auch steigen, weil sie halt die Maschinen programmieren und so. Und dann gibt es halt eine andere Schicht von Arbeiterinnen, deren Arbeit völlig entwertet wird, weil sie halt vorher meinetwegen gewogen haben an der Maschine und irgendwie qualifiziert waren noch. Und heute, jetzt müssen sie nur noch die Schalter an- und ausmachen oder können halt 5 Maschinen überwachen. Also, und die verdienen dann auch weniger und sind leider austauschbar. Und diese Prozesse, die gibt es in China genauso. Welchen Umfang das hat, das kann man noch nicht so richtig beantworten. Also es gibt sicherlich noch keine Massenarbeitslosigkeit, ne, durch Automatisierung, die jetzt zu einer neuen, was weiß ich, Massenarmut und Verarmung oder so Prozesse führt. Das gibt es noch nicht. Ne? Mag es irgendwann geben, aber nicht mehr wissen. Und es gibt, was ich vorhin meine, ist natürlich jedes Unternehmen kalkuliert. Ne? Lohnt sich die Maschine oder lohnt es sich Maschine und Entwertung und weniger Arbeiter oder lohnt es sich zu wandern? Da gibt es dann Unternehmen wie jetzt meinetwegen Schuhindustrie oder Textilindustrie, die wandern lieber, ne? Weil sich das nicht lohnt. Aber in Foxconn zum Beispiel, da kostet eine Fabrik irgendwie zig, hunderte Millionen oder so. Dann kann man nicht mal kurz nach Bangladesch gehen. So, und dann wird dann halt eher automatisiert. Das ist sicher schwer, das jetzt zu runden zum Beispiel, aber hat dann Auseinandersetzung mit den chinesischen Arbeiterkämpfen, hast du da irgendwelche Lehren daraus gezogen zu Selbstorganisation, Widerstand, Klassenkämpfen, die sich auch irgendwie auf Europa, auf westliche Länder anwenden lassen? Oder jetzt vielleicht spezifisch für die marginalisierte radikale Linke, interessant sein kann. Eigentlich zwei Fragen. Also für mich ist es schwierig zu beantworten, weil das war nicht die erste außereuropäische Region, wo ich gelebt habe. Ne? Das heißt, es war jetzt nicht so, dass es das erste Mal aus dem europäischen Kontext heraus war, vorher in Russland, in den USA und so. Deswegen war das für mich eher so. Noch mehr Erfahrung oder so. Ne? Weil ich glaube, was für mich bis heute so ein bisschen schwer zu verstehen ist, ist, dass ein großer Teil der linken Diskussion in Europa sehr eurozentristisch geblieben ist. Und also wenn man sich Papiere durchliest über Krise, Tendenzen vom Kapital oder jetzt diese neue, also das neue Jahr, in 2 Jahren, das ist irgendwas, das Überschussproletariat und so weiter, dann sind viele von diesen Theorien auf der Erfahrung von Nordamerika und Europa geschrieben. Und, Und ich glaube, China für mich war dann einfach zu sehen, im Moment das ganze Zentrum der Produktion hat sich verschoben und die Prozesse, die wir hier erlebt haben, war ja auch schon lange in den 80er Jahren, also Arbeitslosigkeit, Verlagerung und so weiter, also im Prinzip auch ein Angriff und Defensivkämpfe oder so, die finden, also die sind wirklich nur eine Seite der Medaille, sagen wir so. Und auf der anderen Seite der Welt so, hat es riesige Proletarisierungsprozesse gegeben, neue Formen von Boom und Entwicklung und wie ich schon sagte, steigende Löhne und so weiter. Und wenn man das sich beides anguckt, dann erscheint ja plötzlich ein ganz anderes Bild. Es gibt zum Beispiel diese These, dass mit dem neoliberalen Angriff auf der ganzen Welt der Sozialstaat zusammengestrichen oder sogar abgeschafft wird. Und dann, wenn man sich jetzt aber Korea anguckt, China, Hongkong, zum Teil auch Südeuropa und so weiter, Osteuropa, gibt es aber auch Regionen, da gibt es mehr Sozialstaat oder einen anderen Sozialstaat. Also es ist nicht so, dass überall das eine einmal eine Richtung hat. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen das was ich so als wichtigen Prozess oder so sehe, als Diskussionsprozess innerhalb der linken Reise, die Bedeutung dessen, dass wir wegkommen von so einem Bild. Also Germania Riegel sagt immer so die europäische Welt, ne? Also alle, die so Sprachen sprechen wie wir und so ein bisschen so aussehen wie wir und die Kolonien oder so, dass wir wegkommen, von nur darauf zu gucken und dann einfach auch diese andere Welt, die es da noch gibt, wo die Leute halt ganz anders aussehen und komische Sprachen sprechen, die aber tatsächlich mittlerweile so die Mehrheit der Weltbevölkerung sind und auch, sag mal, im Sinne von Entwicklung und Bedeutung für den Kapitalismus ganz anders dastehen als noch vor 20, 30 Jahren. Und das, dadurch kommen wir vielleicht dahin, wirklich von einer Welt zu reden. Und, das wäre jetzt auch ein bisschen mehr in das Thema angepasst, vielleicht kommen wir da auch dann mal dahin, über Weltarbeiterklasse zu reden. Also nicht mehr von so einem Begriff auszugehen, da muss ich jetzt ein bisschen ein Beispiel geben. Also in der Diskussion über Griechenland zum Beispiel gab es eine Diskussion über die Solidarität in Europa. Und dann gab es halt von Leuten wie Karl-Heinz Roth und anderen halt so einen Anstoß, ob man die Linke, also die politische Linke in Europa zusammenkriegt. Und ich dachte immer, ey, wieso reden wir denn jetzt von Europa? Also wenn wir diesen Schritt machen, dann lass uns von der Welt reden. Und die ist näher, als wir denken. Ne? Weil also die Welt ist kleiner geworden. Ne? Wir haben diese Kontakte mittlerweile, wir können kommunizieren, wir können übersetzen, wir haben diesen Zugang, wir können über Indonesien lernen, wir können über Indien lernen und über China. Und zwar in einem ganz anderen Maße, als dass die maoistische Linke in den 70ern zum Beispiel konnte, die China von Bildungsreisen kannte, wo sie halt rumgeführt wurden und dann halt ein völlig schräges Bild gekriegt haben. Heute können wir viel mehr lernen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wenn wir hinwollen zu so einem Begriff von Weltarbeiterklasse, dann müssen wir sie auch wirklich überall angucken. Ja. Kann es dann aber dazu anziehen, dass du vorher bei dir, dass ich das Linken-Strömung in China gesprochen hast, zu meinem Inkompatibilismus aufführen, also zumindest zwischen den als selbstbezeichneten linken Gruppierungen, also wenn es zum Beispiel gerade von so einem Selbstverständnis eines Anführer einer Partei geht, also wie anschlussfähig sind dann irgendwie Konzepte einer Demokratisierung der Arbeitsbedingungen an solchen Projekten, oder muss man dann versuchen, versucht man da vielleicht anderswo Anschlusspunkte finden, oder müsste man auch irgendwie seine eigene Begriffe, das, was erstrebenswert ist, irgendwie da umändern? Ja gut, aber das machen wir natürlich in Austausch. Ne? Also jetzt, um da wieder bei dem Beispiel zu bleiben, in der Diskussion, wo ich da saß mit einer Genossin aus Polen, gab es ja den Austausch. Die wollten ja hören, da ging es dann um Occupy und alle möglichen anderen Sachen. Ist ein paar Jahre her und die wollten das dann wirklich hören. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, denn in dem Moment, wo es den Austausch gibt, so haben wir ja auch gelernt. Ja, ich meine, ich komme auch aus einer blöden Schule hier und aus einer autoritären Familie und so weiter. Also, wo habe ich denn gelernt, mit Leuten zu diskutieren und man konnte das Prinzip zu entscheiden und so, das war ja auch, ist ja auch eine Auseinandersetzung. Und es sind auch nicht alle Chinesen so drauf, ne, wie ich gerade beschrieben habe, sondern also, was weiß ich, dass sie einen Anführer wollen, ne? Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber der Austausch ist wichtig. Also nicht nur mit China, ne? Ich denke, in Europa selber ist es ja auch schon so, dass manchmal die Diskussion mit Gruppen aus anderen Ländern nicht so einfach ist, weil wir unterschiedliche Begrifflichkeiten haben oder unterschiedliche Erfahrungen. Okay, dann gibt es im Moment drei Leute auf der Liste. Hast du? Ja, wenn man sich so schließlich von Fortschritt der Politisierung und Gesellschaftsgeschichten auf die Themen Staaten bezogen, das kann man vorstellen. Kann man das irgendwie auf diese Situation in China übertragen? Also inwiefern identifizieren sich die Arbeiter, die da gerade streiken, so als Teil von Proletariat oder inwiefern findet man das vielleicht auch in höheren, also in besser bezahlten Schichten von Arbeitern, das ist verwendungsvoll. Hatten wir ein bisschen schon. Ne? Ich glaube, also erstmal würde ich sagen, dass ich hab jetzt von Proletarisierung geredet, dass dahinter ist das viel komplexer, ne, als die da. Yeah. Und das, was in der neuen, auch marxistischen Diskussion ja, also ist, was ich auch als Fortschritt sehe, ist, dass man heute klar erkennen kann, dass der Prozess ja nicht ist, dass alle Leute nur, also rein von der Lohnarbeit abhängig sind, sondern ein großer Teil da nie hinkommt, sondern immer in dieser semi-proletarisierten Form bleibt. Ne? Und immer Teile von Arbeit sind ähnlich bezahlt, also wenn jetzt noch über der Produktionsdiskussion dazu kommen, also, dass jetzt tatsächlich so, man geht arbeiten und kriegt einen Lohn, kann da richtig von leben oder so, das ist ja nicht die Erfahrung vieler Menschen. So, ne? Und auch die Arbeitsverhältnisse sind oft ja gar nicht vertraglich so eindeutig geregelt, du Chef, ich arbeite und so und du gibst mir Geld, sondern es ist ja oft ganz viel komplexer, ne? Von verschiedenen Formen von Arbeit und zum Beispiel gibt es eine Diskussion in China, wer ist denn da noch ein Bauer oder eine Bäuerin? Also, ne, also Leute, die rein von der Scholle leben, ne? Weil das, da bist du nicht, also wenn du jetzt auf Familienleben siehst, das kann man eine Familie finden, wo das so ist. Weil dann Teile der, also Kinder migriert sind, die schicken dann Sachen, also die schicken dann Geld von der städtischen Arbeit zurück. Die Leute im Dorf machen dann Saisonarbeit auf dem Bau und so weiter. Also das ist halt, ne, das ist viel komplexer als jetzt sowas von Proletarisierung. Und zu dieser Frage, von, was das dann für die Kämpfe oder so heißt, ich glaube, man kann da also im Moment keine abschließende Beurteilung oder so empfehlen, weil das halt sehr unterschiedlich ist. Du findest in den Kämpfen Leute, die sehr klar wissen, wir kämpfen jetzt als Arbeiter gegen die Unternehmen, was schon gesagt wird, das wirst du nur finden. Und du wirst auch du wirst das als Analyse finden und du wirst es auch als quasi so eine Art von Wutrede finden. Ne? Also wo das ganz noch ein emotionales, emotionaler Ausdruck dessen ist, was sie da erleben. Aber du wirst wenige Leute finden in China, die gerade sowas politisch diskutieren, im Sinne von die Arbeiterklasse wird sich irgendwie neu zusammensetzen und dann Revolution machen. Ne? Ich glaube aber, das ist aber abstrakt und das ist nicht nur in China abstrakt. Es wäre sogar, glaube ich, es ist wesentlich naheliegender, sowas für China gerade anzunehmen, wegen der Vielzahl der sozialen Konflikte und auch, ja, ich würde mal sagen, dadurch, dass der Widerstand nicht in dem Maße in so einem institutionellen Rahmen stattfindet. Aber ich meine, wir haben hier so einen Begriff. Also, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und im Moment diskutiere ich eher auch mit Leuten in Polen. Wir versuchen da, also eher die polnischen Leute, ich versuche das irgendwie zu unterstützen. Organisierungsprozesse bei Amazon und so Lagern und so mit zu pushen. Und auch da ist es so, dass viele von den Militanten, also Militanten im Sinne von kämpferischen Arbeiterinnen, sehr genau wissen, wer da der Feind ist oder der Chef und die Techniken, die anwenden und wie sie die Arbeit spalten und so weiter. Aber von da jetzt zu so einer generellen, sagen wir, politischen Kritik des Systems zu kommen, oder vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, dann auch aktiv zu werden in so einer Richtung, das ist kaum möglich. Wo ist denn da auch die Hoffnung gerade? Ich meine, ne, dass sowas entsteht in einer Bewegung, wo die Leute tatsächlich auch einen Begriff von eigener Macht haben. Ich sehe das gerade gar nicht. Also ich verstehe sie da immer so, und ich verstehe, dass heute gerade wenig Leute an so einen Punkt kommen, um das als revolutionäre Frage zu formulieren. Und ich glaube, wir machen das natürlich auch eher aus so einem, ja, weiß ich nicht, entweder aus Erfahrungen, die schon lange zurück sind, oder halt einfach aus einem bestimmten Entscheidungsprozess, den wir haben, oder so, aber dass wir wirklich gerade vielleicht beschreiben können, wie das dann aussehen kann. Und ich sehe da auch mehr Fragen als Antworten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Okay. Okay. Dann. Ja, mich würde es nur interessieren, ob das nun klaviert oder nicht. Also, ich kenne mich dann sehr aus, aber es gibt immer diese zwei Extreme. Entweder man sagt, wenn China wird jetzt eine neue Welt macht, und da haben wir jetzt in 10, 15 Jahren irgendwie als östliches Kapital und weiter, das wird nicht mehr viel zu vermelden. Oder die andere Seite irgendwie. Ja, es gibt riesige Blasenbildungen und die nächste Weltwirtschaftskrise wird in den nächsten 3 Jahren nicht von Amerika, sondern von China ausgehen. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich so meine Vorstellung von China. Ja, ich glaube, es gibt keine richtige Antwort dran. Also ich glaube, in Frankfurt sind, muss ich jetzt noch Joschka Fischer zitieren. der hatte, nachdem Trump ich glaube, gewählt wurde und dann irgendwie sehr, sehr blöde Bemerkung gemacht hat über China, hat Joschka Fischer in einem Interview gesagt, er konnte sich nie vorstellen, wie diese Übergabe, das waren nicht seine Worte, aber so vom Sinn her, wie die USA quasi ihre Hegemonialstellung verliert und China die übernimmt. Er konnte sich das nie so vorstellen, wie das wirklich funktionieren könnte. Und seit Trump dran ist, kann er sich das vorstellen. Und ich glaube, dass ich würde nicht so weit gehen, ne? Aber ich glaube, dass gerade dieser letzte Versuch, sag ich mal, in den USA die eigene Position neu zu definieren und quasi so nochmal zu gucken, ob sie ihre Position noch behalten können oder so verteidigen können, das ist ja ein relativ verzweifelter Versuch, aber das ist zumindest so, ne? Der kann halt, das ist nicht klar, wo der endet, aber ich würde erstmal sagen, der Scheitert. Aber das heißt noch lange nicht, dass China da in die Fußstapfen tritt. Weil es gibt, wenn man sich an die anderen Übergänge von Hegemonialmacht, wenn man sich daran orientiert, an den anderen Übergängen von Großbritannien zu USA und davor, dann gibt es halt so ein paar untypische Momente. Ne? Zum Beispiel ist China keine Militärmacht, also, ne? Also weltweit. Und hat auch gar nicht so eine Geschichte von Expansion oder so. Immer nur regional quasi. Und es gibt auch keine Strategie gerade. Also, es gibt eine Strategie für asiatischen Raum, aber nicht für so ein. Also China kann quasi die Rolle der USA gar nicht übernehmen. Sie müssen, wenn dann diese Rolle neu definieren, ganz anders ausführen. Aber ob sie da so den Atem haben, ist halt unklar, weil die eigenen Probleme in China selber sind so groß. Also China ist ja auch, wie ich sagte, immer noch so ein Zwischenentwicklungsland und entwickeltem Land. Also es ist völlig unklar, ob die wirtschaftlichen Möglichkeiten hätten, zum Beispiel so eine führende Rolle zu übernehmen. Und da gibt es halt auch immer noch die Option Krieg. Was bei jedem Übergang von Hegemonie ja war. Ich will jetzt niemand Angst machen, so, aber es ist halt schon denkbar, dass auch so, dass wenn wirklich was kollabiert oder so, dass es in so eine Richtung geht. Und gerade China muss man da Befürchtungen haben, weil China im Prinzip eben das einzige soziale Kit, der auch, sag ich mal, mit dem die Kommunistische Partei versucht, das Land zusammenzuhalten, ist Nationalismus. China groß machen, Chinas Interesse. Also das, was Trump so blöd war, so Make America Great, das ist im Prinzip, so redet die chinesische Regierung. Aber schon lange. Ja, chinesische Interessen, wir müssen sein. Und da, man kann natürlich Angst haben, dass auch in den USA es quasi in so eine Richtung geht, über diese, auch diese Rhetorik und diese Politik von mehreren Vertretern der, was weiß ich, nationalen Kapitalinteressen gegen andere. Und das kann in China aber auch in diese Richtung gehen, in dem Moment, wo das Modell, was sie jetzt haben, so quasi innerhalb der globalen Produktionsketten, also quasi eine wichtige Rolle zu spielen, aber abhängig zu sein vom Welthandel, dass sie dann auch eine andere Strategie setzen und dann halt auch eher eigene Interessen für sie durchzusetzen. Das ist dann. Aber ich will nichts vorhersagen. Also das Fragezeichen bleibt ein Fragezeichen. Gut, ich glaube, dann haben wir noch eine Frage, die zurückgezogen wurde. Und ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wenn es direkt keine weiteren Drängenden gibt, können wir das Ganze auch noch verlagern. Die Veranstaltung dauert jetzt circa 2 Stunden. Es gab 1 Minute und 20 Sekunden zur Kulturrevolution. Und, ja, ich glaube, das war es dann auch.